Das Light Medium. Hallo Roman, hallo Philipp, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Hallo Roman, hallo Philipp, schön, dass ihr mich nicht vergesst. Das war Gesang? Naja, jetzt machst du doch mal besser. Hallo Ricky, hallo Roman, wie geht's euch zwei beiden heute? Hallo Ricky, hallo Roman, und zu Hause hört sie mit die ganze Meute. Hallo ihr zwei, wir sind wieder dabei und wir sind das Leitmedium. Bum, bum. Und heute zeigen wir euch die schönsten Städte. Rumpitum. Naja, was soll ich hin? Nein. Also da komme ich nicht gegen an. Da gebe ich dir jetzt schon recht. Also da hast du mich dann doch ganz schön alt aussehen lassen. Hallo! Roman, komischerweise wenn du Roman singst, Philipp, muss ich sofort an in den Poman denken. Sofort. Ja, meine Kinder auch. Ja. Was sollte das mir sagen? Ja, hallo ihr beiden, wie geht's euch? Sehr gut. Ich habe gerade gedacht, ob wir praktisch inzwischen so eine Person geworden sind, dass du wirklich erwartet hast, dass wir jetzt unisono so gut oder schlecht sagen. Ja. Ich hab ein leichtes Grummeln im unteren Körperhälfte. Aber mir geht's sehr gut. Und mir ist nur etwas kalt, weil ich nicht einsehe, warum ich Mitte Mai noch einheizen soll in dieser scheiß verregneten Stadt. Ja, das kann ich verstehen. Das ist wirklich. Sind wir schon beim Thema. Aber hier ist Sonne, ganzen Tag gewesen. Ich habe richtig geschwitzt heute beim Laufen. Cool. Ja gut, das ist mir auch schon passiert, aber das lag dann mehr an der Bewegung und bei uns weniger an den Temperaturen, weil ja, man soll zwar nicht über das Wetter reden, aber ist schon aktuell irgendwie fast gar nicht Frühling, kann man sagen. Also, echt? Ja, fast. Geht mir fast schon auf den Sack hier. Ja. Roman, dir erstmal herzlichen Glückwunsch, Mensch. Dankeschön. Ja, zur Verlobung. Da habe ich mich irgendwie wahnsinnig gefreut. Warum, weiß ich nicht, aber ich fand es irgendwie schön. Roman, ich habe mir den Podcast, ich habe mir seit Ewigkeiten, so höre ich mir unsere Podcasts nicht mehr an oder fast nicht, aber den Podcast habe ich mir nochmal angehört und habe gedacht, alter Schwede, es hat sich erst später bei mir gesenkt und gesetzt und ich habe mich inzwischen gefragt, weiß es inzwischen deine Familie zumindest? Nein. Weiß es ihre Familie? Nein, auch noch nicht. Ja, ihr macht da ein Geheimnis draus. Nein, nicht unbedingt ein Geheimnis, aber in meiner Familie sage ich es, wenn wir mal alle wieder auf einem Haufen beisammen sind. Und ja, ich meine, man muss es auch nicht. Sag mal, das wollte ich dich sowieso mal fragen. Geht das dir nicht? Also mir ging es immer so, dass meine Familie mir ständig auf die Nerven gegangen ist, dass ich jetzt mal endlich meine Freundin heiraten soll. Ist das bei dir nicht so? Nein, überhaupt nicht. Denen ist das komplett egal. Philipp, bei dir auch nicht. Wann hast denn du geheiratet? Wie alt warst denn du? Ich habe geheiratet 2006. Also und da warst du 1974 dann geboren. Ich war 32. Okay, ja, dann müsstest du eigentlich auch in dieses Raster reinfallen, dass man ständig auf dich einredet. Nee, null. Das war bei Hast mir du denn dann die Freundin geheiratet, Ricky, die dir deine Familie nahegelegt hat? Ja, habe ich, aber nicht deswegen. Aber dazu komme ich lustigerweise später noch. Okay. Aber sobald ich sie geheiratet hatte, ging es dann damit los, dass es doch jetzt mal für Kinderzeit wäre. So. Und meine Eltern sind echt vorbildlich in der Hinsicht. Sei froh, denn dann war das erste Kind da und dann ging es damit los, dass man ja eigentlich zwei Kinder bräuchte. So. Mhm. Und ich frage mich wirklich, wo das enden soll. Also letzten Endes habe ich mich jetzt erstmal dagegen entschlossen, diesen Trend. Wie viele Geschwister hast du denn, Ricky? Ich habe keine Geschwister. Ja, dann sollen deine Kinder Eltern doch nicht groß die Klappe aufmachen. Haben selber nicht mehr als eins gemacht. So sieht's aus. Ich habe wie viele Kinder? Eins. Eins? Okay. Ja. Also es ist nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, ein zweites noch groß zu ziehen. Aber ja, irgendwie denke ich mir so, nee, eins reicht, zwei bedeutet ja im Endeffekt doppelte Arbeit. Das stimmt nicht ganz, weil nämlich zwei Kinder sich gegenseitig unterhalten, anstatt einem Kind, was du dann immer entertainen musst, wenn du im Urlaub bist oder so, dann kannst du den beiden sagen, ja, mach mal, hast doch immer praktisch eine Anstandsdame dabei. Aber auch nur, wenn nicht allzu viel Alter dazwischen liegt. Ja, genau, deswegen hat der Ricky wahrscheinlich schon verpasst. Ja, mhm. Mein Kind wird jetzt 5 dieses Jahr. Ah, ja, geht noch. Geht noch. Aber ich sag mal so, weißt du, das ist ja auch, man müsste es auf einen Versuch ankommen lassen. Und das ist dann wiederum, das könnte sich dann nicht ausgehen, sagt man, glaube ich, in Wien. Nee, aber der Witz ist, du hast eine Tochter, ne? Ich habe eine Tochter, ja, die beste übrigens. Und ich auch. das Schöne ist bei einer Tochter, also wenn sie 5 ist, und du würdest jetzt, zitiere mal einen Freund von mir, der hat das immer so formuliert, deiner Frau ein Baby reinficken, dann wäre sie 6 ungefähr, wenn das Baby kommt. Und in dem Alter sind es die besten Bemutterer, solche Mädchen. Die finden es dann nämlich wieder toll und haben auch entsprechend, können die richtig babysitten, nicht, aber halt so aufpassen und Achtung, der hat die Spüli-Flasche im Mund und trinkt davon und was weiß ich. Aber wollen wir nicht in Medias Res gehen? Absolut, wir wollen keine Zeit verlieren, denn im Gegensatz zu unseren anderen 3 Freunden stehen wir gar nicht so auf 2,5 Stunden Podcasts. Genau. Der kleine Seitenhieb musste sein. Nein, ihr könnt natürlich gerne auch 6 Stunden senden. Ja, Philipp hat es ja schon richtig gesagt. Heute geht es um die Top 3 Städte, unsere Lieblingsstädte. Ganz individuell wollten wir eigentlich in der ersten Folge mitmachen. Und ich glaube, mittlerweile sind wir dazu übergegangen, pro Folge nur eine Top-Liste zu erstellen. Macht mehr Sinn und man kann sich da dann vielleicht auch noch mal ein bisschen länger drüber unterhalten, über diverse Punkte. Ja, und heute soll es um die Städte gehen. Ich musste heute erstmal nachfragen, sollen wir nur Städte nehmen, in denen wir auch schon mal waren? Oder kann man auch Städte nehmen, die man zum Beispiel mal gern bereisen würde? Da haben wir uns dann darauf geeinigt, nur Städte, in die wir dann selber doch schon mal irgendwie eingeritten sind. Und ich weiß nicht, wer will anfangen? Roman? Wie wär's mit eigentlich mit den 3 Worst-Städten? Hätte ich auch was vorbereitet. Ja, ich habe mich schwer getan. Lassen wir erstmal die Top machen, damit wir im Positiv anfangen. Und können dann ja in einem lockeren Gespräch Worst-Städte raushauen. Oder nicht? Ja. Okay, passt. Warte. Ja? Sag mal deine Nummer 3. Ich weiß nicht, bei dir bin ich so gespannt, weil ich habe dich irgendwie so verbucht unter jemand, der viel unterwegs ist, also und auch schon viel gesehen hat. Mir fiel's auch extrem schwer, weil der Witz ist, ich habe jetzt die Städte so ein bisschen genommen, wie dass sie so eine Mischung aus da lohnt sich eine Reise hin, aber auch da könnte ich mir vorstellen zu leben. Deswegen sind zum Beispiel die indischen Städte rausgefallen, weil ich da nicht leben könnte, wahrscheinlich. Aber ich habe eben so einen Mix gemacht, wo ich glaube, dass ich leben könnte und was aber auch für einen Urlaub, weil die meisten kenne ich nur aus dem Urlaub, schön ist. Und mein Platz 3 ist die Weltstadt der Homosexuellen und die Hippie-Stadt Nummer 1, San Francisco. San Francisco hat für mich, für eine amerikanische Stadt, ein paar unglaubliche Vorteile, was New York auch hat, aber sonst eher untypisch ist in amerikanischen Städten, nämlich, dass man sie zu Fuß oder mit dem Cablecar bereisen kann und sie nicht so aufgebaut ist wie andere amerikanische Städte, wo man ja als Fußgänger teilweise völlig aufgeschmissen ist, weil es nicht mal einen Gehweg gibt, sondern man alles mit dem Auto machen muss und Shopping einfach heißt, den Parkplatz beim Mall zu finden und dann sich reinzubegeben. Und San Francisco ist für mich, hat so einen unglaublich individuellen Reiz, weil es dieses Hügelige hat, die Cable Cars, Kalifornien, aufgeschlossen, viel Künstler, einfach eine wahnsinnig geile Stadt. Die Fisherman's Wharf, die Otis Redding schon besungen hatte und wart ihr schon mal in San Francisco? On the dock of the bay, wasting time. Nein, ich war nur einmal in den Vereinigten Staaten und da war ich in New York. New York ist eine Stadt, die bei mir aus dem Ranking geflogen ist, obwohl sie mich unglaublich beeindruckt hat. Genauso wie Bangkok und Cebu City auf den Philippinen. Aber ich habe es genauso gemacht wie du, Philipp. Ich habe dann differenziert zwischen mal schnell im Urlaub beeindruckt gewesen und mir vorstellen können, dort auch zu leben. Und das sind diese drei großen Städte, die mich alle drei, allein schon wegen des Verkehrsaufkommens und wegen des Fußgängeraufkommens und weil so unglaublich viel los ist drinnen in diesen drei Städten, extrem beeindruckt haben. Also das sind Städte, alles drei Städte, New York, Bangkok und Cebu, wo ich stundenlang einfach nur in einer Straßenkreuzung stehen könnte und die Leute dabei beobachten, wie sie ihr Leben leben und das treiben dort. Aber zu San Francisco selber, Ricky? San Francisco habe ich noch nicht gesehen. Ich wollte ganz kurz erstmal fragen, wann warst denn du das letzte Mal in San Francisco? Weil das ist ja auch mal ganz interessant. Das ist eine gute Frage. Es ist sehr lange her. Ich glaube, dass ich 15 war, vielleicht, sowas. Okay, also so ja knapp 20 Jahre. Ja, okay. aber ich weiß, dass sich in San Francisco soweit nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Also die Stadt steht immer noch auf Hügeln, es gibt immer noch die Brücke und sie ist immer noch das Hippie- und schwulen Mekka. War für dich jetzt das Gesamtkonzept San Francisco das Beeindruckende oder gab es da irgendwie so was Spezielles, was du jetzt in anderen Städten nicht ja, wieder finden würdest? Also ich war zum Beispiel in L.A. auch nicht so lange her und in San Diego. Und das sind unglaublich hässliche Städte. Also in L.A. gibt's bestimmt tolle Ecken, wenn man ein Auto hat und dahin fährt und schöne Restaurants und was weiß ich. Aber L.A. hat kein Stadtgesicht. Also die Innenstadt, da wo ich ausgestellt hatte damals, war unglaublich hässlich. Da war der Block da, wo die Galerie war schön und auch zwei, drei Blocks drumherum. Aber ansonsten gab's nur Schrottläden mit billig Ramsch, iPhone, Fälschung und was weiß ich was. Und die Stadt ist riesengroß, aber eben es ist mehr so wie als würde man 300 dorfmäßige Kleinstädte aneinander kleben und in die Mitte ein paar Wolkenkratzer stellen, wo aber gar kein Flair herrscht. Und deswegen San Francisco ist eben eine Stadt, die man zu Fuß erobern kann. Und das ist das, was sie für mich mit New York und Boston wahrscheinlich noch als amerikanische Stadt absondert. Weil sonst in Amerika, also gerade ich war ja 10 Mal oder so im Sommer über in Atlanta, weil ich da Familie habe. Und das ist keine Stadt, die du cool zu Fuß erobern kannst oder wo es Window-Shopping, wie man in Amerika sagt, überhaupt gibt in dem Sinne. Also es gibt eine Innenstadt, da gibt es auch ein paar Läden, aber das findet halt alles drinnen statt. Und San Francisco, wie gesagt, Kalifornien, die Leute, die Vibes. Ich habe da damals das Skateboardfahren entdeckt als kleiner Junge. Wahrscheinlich nicht, muss wesentlich jünger als 15 gewesen sein. Und ich finde es unglaublich reizvoll und können mir sehr gut vorstellen, da zu leben. Ich persönlich war noch nie in San Francisco, ist aber auch eine Stadt, die auf meiner To-Do-Liste sozusagen ihren Platz gefunden hat. Aber ich habe vor kurzem eine interessante Dokumentation, ich weiß natürlich nicht mehr, wie die hieß, vielleicht hätte es mir noch einen gesehen, da ging es darum, dass ich ja im Jahr hunderte Menschen von dieser Golden Gate Bridge runterstürzen. Das sei ja wohl so irgendwie so ein beliebtes Selbstmordziel und ja. Es sei immer noch möglich, sich da runterzustürzen. Und da fand ich so beeindruckend, dass da irgendwie sogar ein sehr geringer, aber immerhin ein kleiner Prozentteil überlebt. Warst du mit Sicherheit auf der Brücke? Also wenn du günstig ins Wasser eintrittst, ist da natürlich eine Chance, dass du überlebst. Das schaffen die Acapulco-Klippenspringer ja auch. Ja. Aber es ist wahrscheinlich in dem Fall dann Pech für die, aber es ist natürlich irgendwie dann doch Glück aber gut, das ist ja, das ist halt einfach ein beliebtes Selbstmordziel. Ich meine, die Deutsche Bahnstrecke ist bei uns in Deutschland das Äquivalent, wie oft Leute zu mir, also meine Schwiegermutter ist, glaube ich, schon 4-mal auf dem Weg von Deutschland nach Holland zu spät gekommen, weil ein Selbstmordfreak sich auf die Schienen geschmissen hat. Man kriegt das einfach nicht so mit in Medien, weil so ein Selbstmörder halt keine Schlagzeilen mehr holt. Es sei denn, er ist Torwart. Also wenn das stimmt, ich habe es jetzt gerade nochmal schnell gegoogelt, versuchen es 164 Leute jedes Jahr, sich da von der Brücke runterzustürzen. 46 gelingt's direkt, 118 werden runtergesammelt von irgendwelchen Seelsorgern oder Polizeibediensteten. Das ist aber doch interessant. Das heißt, wenn du 2 Tage an der Golden Gate Bridge rumhängst, die kann man ja auch erlaufen, dann siehst du einen Selbstmord. Ja, das macht die Stadt als Reiseziel gerade nochmal doppelt so attraktiv. Ja. Und ab morgen stehen alle vor der Golden Gate Bridge mit ihrem iPhone. Das kann ich mir schon richtig vorstellen. Ja. Nee, aber San Francisco, mal jetzt so von außen betrachtet, wirkt auf mich eine unheimliche Faszination aus. Gerade das, was du alles so gesagt hast, ich denke mal, dieses Liberale, für was eigentlich auch San Francisco steht, glaube ich, so ein bisschen, ist das, was einen irgendwie wahnsinnig anmacht. Und ja, will ich auf jeden Fall mal bereisen und vielleicht schafft es dann diese schöne Stadt auch bei mir in die Top 3. Die Häuser wirken, also wenn San Francisco so aussieht wie in den Filmen, aus denen ich San Francisco kenne, dann wirken die Häuser auch so, diese reinen Einfamilienhäuser, so verspielt und charmant, ja. Und nett. Ja, diese Townhouses ist eben ganz also das, was man in Brooklyn, in New York viel hat, hat man da auch sehr viel, schöne alte Häuser. Cable Car ist ja auch so ein Ding, was einzigartig ist im Grunde, weil das Ding ja gezogen wird von unterirdischen, also in den Schienen verlegten Kabeln. Man kann auch immer so schön noch so draufspringen und die sind ja uralt auch und fahren trotzdem. Ich hoffe, dass sie noch fahren, ich will nicht was erzählen. Und ja, unglaublicher Flavor. Und ich glaube auch, das Klima ist geil, weil du hast halt nicht diese extreme Hitze und aber auch nicht irgendwie besonders kalt. Aber ich muss sagen, ich war im Sommer da und war erstaunt, wie kalt es ist, weil da, ich weiß nicht, ob das irgendwie Geografen werden das erklären können, an der Bucht liegt oder so, aber da geht schon, ist schon frischer da, also als jetzt im Rest Kaliforniens. Aber du hast recht, das macht es eigentlich auch sehr attraktiv. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, also die Durchschnittstemperatur im Juli und August und September nehmen wir noch mit dazu, ist immer so um die 22,5 Grad. Ja, und das ist sehr kalt für Kalifornien. Ja, das stimmt, wenn du natürlich da ja einfach mal so ein bisschen abchillen willst, das stimmt, aber wenn du natürlich die Stadt erkunden willst, ist es super. Ja. Doch, ja. San Francisco, eine Reise wert. Gibt's eigentlich irgendeine spezielle Geschichte, die du in San Francisco erlebt hast, die man erzählen könnte? Also erstmal, ich kann mich erinnern, dass ich sehr nervig war, weil meine Eltern gesagt haben, so morgen, dann gehen wir dann zu McDonald's oder sowas. Und wahrscheinlich war ich 10 oder vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit, ich will jetzt aber zu McDonald's. Und dann gab es kein McDonald's, beziehungsweise gab es dann einen Charles Junior oder Carl's Junior, ich weiß nicht mehr, mit so einem Stern. Und da sind wir dann reingegangen und da gab es den, dass ich das überhaupt noch weiß, den Double Western Bacon Cheeseburger Deluxe. Und das ist echt der beste Burger, den man essen kann. Und diesen Carl's Jr. habe ich auch wieder in L.A. gefunden und habe dann auch einen Double Western Bacon Cheeseburger Deluxe gegessen for old time sakes. Und das andere war, dass mein Vater, um coole Fotos zu haben und dass praktisch jeder aus seiner Perspektive eine Geschichte erzählt, hat jeder von uns ein Fotoapparat gehabt. Da sind wir natürlich auch total nicht aufgefallen als Touristen. Aber während mein Vater und mein Bruder einigermaßen gute Fotoapparate hatte, hatte ich so einen, den man einfach so, die jungen Hörer werden da gar nichts mit anfangen, aber den man einfach so rauszieht und wieder reinsteckt. Also wo man einfach immer so eine Links-Rechts-Bewegung macht. Also das war so ein längliches Teil, wo man so Tschack-Tschack gemacht hat. Und ich habe viel, was sehr viel in San Francisco war, es gab sehr viele Obdachlose erstmal, aber es gab vor allem Leute, die irgendwas gemacht haben. Also so Breakdance und eine alte, ich weiß noch, dass ich eine alte Oma in einem Pelzmantel, die auf einem Stuhl saß an der Ecke und mit einer Kinder, so einer Flöte mit so Tasten drauf, weißt du, wo jedes Plastiktaste eine andere Farbe hatte, irgendein Lied gespielt hat. Und ich habe vor allem die fotografiert und halt sonst so. Und der Witz ist, dass danach mein Vater die Filme entwickelt hat und ich mit der super Billigkamera die besten Fotos der ganzen Familie gemacht habe, was natürlich aber sonst habe ich da jetzt, und dass ich da das Skaten entdeckt habe und der Platz später sogar in Tony Hawk's Skateboarding und in 1000 Skate-Videos zurück zu sehen war. Das wieder. Ist immer cool, wenn es dann so Momente gibt, dass du irgendein Spiel spielst und das wiedererkennst. Das kenne ich auch von anderen Städten. Das Weil du im Irak warst und bei Medal of Honor und so. Das ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben, die eine Ecke vorne rechts. Die war das Stuttgart bei Avengers. Ja, genau, das Stuttgart. Kennt man jeder, sieht man sofort, hey, das ist Stuttgart. Nicht gibt. Also das verstehe ich auch nicht, warum sie dann nicht einfach, warum muss es Stuttgart sein, wenn sie noch nicht mal da waren? Nee, die haben extra eine Stadt genommen, die keine Sau interessiert. Moment mal. Die kein Amerikaner kennt. Und dann kann man da einfach, dann sagt man, Stuttgart, hat man schon mal gehört, den Namen, aber da kommt sowieso nie jemand hin. Und deswegen müssen wir da auch nicht jetzt irgendwie extra nach Germany reisen und extrem das Budget in die Höhe hauen, weißt du? Also jedes Mal, wenn ich in Stuttgart war, andersrum, jedes Mal, wenn ich in Amerika war und mich jemand gefragt hat, wo ich herkomme und ich sagte Stuttgart, wussten alle sofort Mercedes-Benz, Porsche, yes, ja, Great City, so. Ja. Da weißt du Bescheid. Kannst du mal kommen mit Alkmaar oder nee, Quatsch. Wo? Utrecht. Da kennt keiner irgendwie überhaupt irgendwas, oder? Wir kommen da vielleicht heute noch drauf zu sprechen. Okay. Roman, komm jetzt, deine Stadt, deine Nummer 3, oder, Ricky? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe da zwei Städte ex equo auf dem dritten Platz. Das dann eine entscheidet ist, sich, das ist ja unfair. Das ist unfair der Masse gegenüber. Du, wie hast, sollen vier, du hast dann vier Städte und wir nur drei. Wir mussten auch eine Entscheidung treffen. Nee, ich hab fünf, ich habe nämlich auf Platz zwei auch noch einmal zwei ex equo. Ja, aber da musst du dich echt nur eine Scheiße. Das ist. Ja gut, dann nehme ich jeweils eine Stadt raus. Ja. Bei Platz Nummer 3 fliegt Barcelona mit raus und übrig bleibt damit Utrecht an dritter Stelle. Oh. Ich finde, dass ich war in Amsterdam, glaube ich, zweimal, bevor ich einmal in Utrecht war, und Amsterdam hat mir eigentlich schon sehr gut gefallen, so mit all den Krachten und den Läden und dem Rotlichtviertel auch und den ganzen Fahrrädern und den Brücken über die Krachten drüber. Es war sehr gemütlich im Großen und Ganzen, aber doch hat es dieses heftige Großstadt-Wirrwarr gegeben und irgendwie wirkt es auch so ein bisschen kriminell, vielleicht war ich einfach nur zu sehr eingeraucht und war paranoid oder so, aber es war mir eine Spur zu hektisch, und seit ich durch den Philipp Utrecht kennengelernt habe, weiß ich, dass es diese Stadt auch in klein und in ruhiger und in besonnener und gemütlicher gibt, und da ist sie mir, ja, es ist mir echt, also ich könnte mir echt gut vorstellen, auch in Utrecht zu leben. Es ist saumäßig gemütlich dort, die Leute sind nett, es gibt nette Cafés, ich mag Utrecht. Kann man denn irgendwie Utrecht irgendwie mit einer deutschen Stadt vergleichen? Sehr schwer. Also der Witz ist, da in Holland die Größenverhältnisse anders sind und Holland auch nicht so eingemeindet, sprich, du bist echt in no time aus Utrecht raus, aber es gibt noch 1000 Vororte, wo in Stuttgart-Möhring, wo du eine halbe Stunde fährst, zum Beispiel zu Stuttgart gehört, und deswegen ist es eine verhältnismäßig kleine Stadt, 400.000 oder sowas, und es ist aber die viertgrößte Stadt in Holland. Und ich würde es ein bisschen mit Freiburg vergleichen, wenn überhaupt. Aber in Freiburg geht dann halt kulturell zu wenig im Vergleich und ist zu wenig wichtig. Aber Freiburg ist auch so eine Studentenstadt, eine gemütliche Stadt, eine schöne Stadt. Aber sie ist dann doch irgendwie kleiner und da ist halt dann doch um 12 Uhr Schicht im Schacht. Also das heißt, man kann die Stadt im Endeffekt so zusammenfassen, dass du zwar eine in Anführungsstrichen Großstadt hast, aber dennoch dieses Gemeinde- oder Kleinstadt-Feeling sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob ich Kleinstadt-Feeling sagen würde, weil der Roman ist ja mit mir abends unter der Woche, an einem Sonntagabend durch die Stadt gelaufen, wenn ich mich nicht täusche. Oder was, ich weiß es nicht mehr. Ja, mal aber schon. Es ist schon, also allein 90.000 Radfahrer am Tag und größte Baustelle Europas, weil sie vieles umbauen und noch schöner machen, aber es ist schwer, es ist wirklich schwer vergleichbar, aber es hat diese Gemütlichkeit, es hat wenig Autos, es ist sehr grün und es hat sehr viel Altbau, also es gibt nur außerhalb diese ghetto-mäßigen Plattenbausiedlungen, also am Rand, sagen wir mal. Da gibt es aber gleich mehrere kriminelle Ghettos sozusagen. Mehr als Amsterdam auf der nationalen Problemviertelliste haben wir. Wahrscheinlich nicht mehr als Wien. Haben wir drei und von acht in Holland, und Amsterdam hat, glaube ich, eine. ist der Balmer. Aber ich möchte dann nachher noch mehr zu erzählen. Ah, ich merke schon, wo die Reise hingeht. Ja, also ich muss sagen, mit so holländischen Städten, ich tue mich da irgendwie immer ein bisschen schwer. Also ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, nach Amsterdam zu fahren. Und ich war auch schon mal in Rotterdam, aber nur nachts. Aber Rotterdam zählt nicht, weil Rotterdam ist wie New York, Wolkenkratzer, weil das wird halt komplett ausgebombt. Ja, ich war halt nur in einem Club, also deswegen zählt es halt eh nicht. Also ich bin dahin nachts angekommen in den Club und am nächsten Morgen, nachdem ich im Hotel aufgewacht bin, wieder mit dem Auto zurück. Also da konnte ich mir kein Bild machen sozusagen. Aber was mir... Warst du nie in Amsterdam? Nee, weil ich das immer, ich habe immer andere Städte vorgezogen. Weil aber ich immer was, so dachte, was ist das, was dich am Holländischen abschreckt? Ich habe immer das Gefühl, ich fahre eine Kleinstadt. Also ich habe nie das Gefühl, dass das die große Stadt ist, die ich bereise, die mir viel bietet, viel Vielfalt hat. Und so. Ich weiß auch nicht. Aber warum. Also Holland hat die größte Museumsdichte der Welt, erstmal. Okay. Und auch kulturmäßig geht hier extrem viel, ja. Aber das muss man ja nicht opfern für ein gemütliches Stadtbild und praktisch sehr viel Fußgängerzone, finde ich. Und da Holland ein Platzproblem hat, wird halt auch nicht jedes Baupläne, um riesengroße Bauten hinzuknallen, werden sowieso nicht durchgewunken. Also nur im seltensten Fall. Und deswegen, aber ich verstehe, was du meinst, aber das macht es für mich ja gerade so attraktiv. Das macht für mich auch übrigens Amsterdam als so eine, ist ja eine von den Weltstädten im Grunde, macht für mich Amsterdam auch so sympathisch, weil du trotzdem nachts um 2 Uhr stundenlang durch irgendwelche Altbaugässchen laufen kannst, das Wasser überall hast, à la Venedig und trotzdem in jeder, also übrigens in Utrecht auch, irgendwelche auf einmal bedenkst, oh, hier ist so ein Jazzclub im Keller und da gehe ich mal rein und immer wieder was entdecken kannst. Das bietet sich übrigens, wenn es das nicht schon gab, es gab doch früher mal diese herrliche Serie, war das nicht mit Christoph und Sternemann, die da durch die Städte nachts gezogen sind? Es gab mal einen. Ah, ich weiß, was du meinst, unterwegs mit oder eine Nacht mit auf Arte, ne? Meinst du, glaube ich. Da gibt's aber jetzt so eine Neuauflage, wo dann irgendwelche Vollidioten. Aber immer zwei, die praktisch pro Folge immer zwei Celebrities, die gepaart werden sozusagen. Das ist dann die neue Variante, genau. Die ja, aber das war nicht. Früher auch. Ach so, okay. Ich hatte früher, das ist schon ewig her, das muss 97 oder 98 gewesen sein. Gut möglich, dass es auch auf Arte lief. Da habe ich mir das aufgenommen gehabt und es war immer mit Christian Sternmann, die durch verschiedene Städte gelaufen sind. Ich weiß definitiv, einmal war Amsterdam dabei, einmal Berlin und einmal Wien. Weiß nicht, ob es da noch mehrere Folgen gab. Und da sind sie halt die ganze Nacht durch diese Städte gelaufen mit einer Kamera und also so, wie man es jetzt heute von diesem anderen Projekt kennt. Aber die haben natürlich dann auch noch die Skills aus wirklich, was weiß ich, im Hydranten einen guten Witz zu machen. Also das war halt, das war so toll. Und ich dachte mir jetzt gerade so, durch Utrecht durchzulaufen, nachts mit einer Kamera und den Zweien, das könnte auch lustig werden. Also was mich übrigens extrem anzeckt, ist, dass ich auf YouTube, ich habe letztens ein Filmchen gefunden, was sich so ein bisschen an Fahrradfahrer in Utrecht gerichtet hat. Also so ein kleines Filmchen auf YouTube. Aber es gibt zu wenig. Ich werde selber, glaube ich, einen Film schneiden müssen, mit dem iPhone drehen müssen, um zu zeigen, die Schönheit dieser Stadt, die Parks auch. Und es gibt da viel zu wenig. Also man findet immer wieder Artikel, wo dann, die findet man, glaube ich, inzwischen zu jeder Stadt, irgendwelche Hitlisten, wo dann steht, hier leben die glücklichsten Menschen. Also es gab sogar auch mal zu Wien zum Beispiel, dass es die tollste Stadt wäre. Und ich habe es auch mehrfach jetzt schon von Utrecht gefunden, aber es ist Amsterdam irgendwie weltweit die Stadt, die man kennt. Dabei ist Utrecht, finde ich schöner. Kann ich dem Roman nur beipflichten. Und es freut mich auch, dass der Roman das. Und Ricky, das heißt eigentlich nur, dass du einfach mal mich hier besuchen musst. Das muss ich machen. Und dann kann ich es dir zeigen. Du, das sehe ich als Einladung und ja, das ist eine Einladung. Wird eingeplant, definitiv. Aber eins muss ich den Roman noch kurz fragen, weil du lebst in Wien und kennst Österreich, du kennst Deutschland und du kennst Holland. Und ich frage mich halt wirklich, ist das so alles miteinander vergleichbar, so vom von der Art und Weise zu leben und von den Gebäuden und Kultur? Oder merkst du da schon einen gravierenden Unterschied zwischen den drei Ländern und Städten dann letzten Endes? Naja, du kannst ja nicht einmal innerhalb von Österreich und auch nicht innerhalb von Deutschland die Städte miteinander, also vergleichen kannst du ja alles, aber eine Stadt oder das Bild einer Stadt steht und fällt für mich schon auch sehr mit den Menschen, die drin leben. Und wenn ich zum Beispiel Graz mit Wien vergleichen würde, die sind relativ vergleichbar, wobei Graz deutlich kleiner ist, aber so ungefähr das Stadtbild, was der Prozentsatz der Altbauten anbelangt und so, ist ähnlich. Und da macht den Unterschied die Leute. Und die Leute verstehen zu lernen, wie sie so drauf sind, das kann es halt auch nicht in ein paar, das kann ich zum Beispiel von Utrecht auch nicht wirklich bewerten. Ich habe zwar ein paar kennengelernt und so oberflächlich mal kurz mit ihnen gesprochen. Aber letztendlich, wenn du wissen willst, ob du in der Stadt leben könntest zum Beispiel, ich glaube, da musst du erst einmal zumindest ein paar Wochen verbringen und mit den Leuten dich unterhalten. Zumindest was jetzt der Vergleich, also von der Optik her sind sie vielleicht manchmal vergleichbar, aber wenn du mit Wienern sprichst, dann kommst du drauf, dass dieses Granteln und dieses morbide Herumsempern, damit musst du halt auch erst einmal zurechtkommen. Merke ich immer wieder bei Leuten, die nach Wien kommen und die Wiener kennenlernen zum Beispiel. Sprich, das Gefühl ist anders. Die Städte ähneln sich optisch manchmal schon, aber du fühlst dich in diesen Städten letzten Endes dann genau wieder anders. Ja. München-Wien könnte man zum Beispiel auf diese Art und Weise vergleichen. Ja, finde ich auch. Haben beide... Sind recht ähnlich von der Infrastruktur her, würde ich mal sagen, und von der Optik. Wobei am ähnlichsten, wenn ich Wien vergleichen müsste, ist es am ähnlichsten Prag und Budapest. Budapest ist fast ein Ebenbild von Wien, nur dass alles viel riesiger angelegt ist. Die Straßen, Gebäude, ja, es ist alles viel pompöser angelegt. Es gibt fast nur riesige Prunkstraßen dort und Alleen. Und Wien ist dann ein bisschen kleiner. Und wenn du Prag mit Wien vergleichst, Prag ist Wien vielleicht fast noch ähnlicher, auch vor allem von der Mentalität der Menschen her, aber auch vom Stadtbild. Nur ist in Prag alles viel kleiner und verwinkelter. Ja, also dann komme ich jetzt mal zu meiner Nummer 3. Außer Philipp, du möchtest noch was sagen Utrecht? Okay. Also bei meiner Nummer 3 war es halt auch das Problem, dass es schwierig war, so eine Nummer 3 herauszupicken, und es gab mehrere zur Auswahl. Und ich habe mich am Ende dann für Wien entschieden, tatsächlich, ja. Und das kann ich jetzt nicht hundertprozentig verargumentieren, aber es ist einfach das Gefühl gewesen, in Wien zu sein. Was der Roman da lebt. Du hast dich dem Roman ein bisschen näher gefühlt. Ja, wahrscheinlich. Also was definitiv so war, als ich zum ersten Mal einen Podcast von euch gehört habe und der Roman erzählt hat, dass er aus Wien kommt, das war wirklich so, dass ich das Gefühl wieder hatte, wie damals in Wien. Und ich kann das Gefühl ganz schwer nur beschreiben. Also ich kann ja mal erzählen, wie das für mich so war. Wir sind damals mit meinen Eltern noch hingefahren, aber ich war schon 15 oder 16, also ähnlich wie bei dir, Philipp, als du nach San Francisco bist. Und wir haben da... jetzt muss ich mal aufpassen. Obwohl Vater, ich in San Francisco übrigens nochmal, da war ich wahrscheinlich 8 oder 9 oder vielleicht 10, habe ich inzwischen festgestellt. Ja, also dann war ich doch ein bisschen älter. In jedem Fall haben wir da meinen Vater, seine Tante besucht, und die hatten auch Verwandtschaft. Sprich, ich habe dann da auch einen Wiener Jungen kennengelernt, mit dem ich dann ab und zu mal abends raus bin. Gibt es da eine interessante Geschichte zu? Ja, es gibt eine interessante Geschichte dazu. Und zwar, also dann erzähle ich erstmal diese Geschichte. Wir waren den zweiten Tag in Wien, und das war 1994 rum muss es gewesen sein. Wir waren den zweiten Tag in Wien, und ich weiß nicht, ob es bei meinem Vater sein Auto war oder bei dem Auto von dem Vater des Typen, mit dem ich da unterwegs war. Auf jeden Fall war eine Autobatterie kaputt, und wir mussten eine Autobatterie in der Tankstelle neu kaufen, weil es war Sonntag oder Samstag. Sprich, es war keine andere Möglichkeit gegeben, eine Autobatterie zu besorgen. Und mein Vater ist, sag ich mal, relativ autoritär, wies mich also an, diese Autobatterie zu nehmen, in die Tankstelle reinzugehen und genau so eine wieder zurückzubringen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon mal eine Autobatterie in der Hand hattet. Die sind nicht ganz leicht. Also gerade für so einen 15-Jährigen überraschend schwer fast schon. Also jetzt nicht untragbar, aber sie sind schwer. Und ich dachte, ich mach's mir einfach und kipp die so gegen mich praktisch und lauf mit der Autobatterie da über die Tankstelle und merk auch, ja Mensch, wird ein bisschen nass hier irgendwie. So, ja, da ist ja Batteriesäure rausgelaufen und mir schön auf die Klamotten. Und das hat dann mein Vater gesehen und mich angeschrien, ich solle mich sofort ausziehen. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, was der von mir will, weil ich konnte das irgendwie nicht zuordnen, was da jetzt gerade passiert. Und er schreit mich an, zieh die Sachen aus, mitten in Wien an der Tankstelle. Und ja, habe ich dann auch gemacht. Also das ist letzten Endes... Was definier mal die Sachen? Das gibt da relativ wenig zu definieren. Hast du komplett dich ausgezogen? Alles ausgezogen. Ich habe dann schon ein Handtuch bekommen. Also es war im Sommer und wir hatten auch... Ich weiß nicht, ob wir eine Decke dabei hatten oder ein Badehandtuch, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich was umwerfen. Aber zunächst musste ich erstmal ganz kurz als pubertierender Jugendlicher mich komplett entkleiden. Und das, ja, führte zu einem... Komplett, also auch Unterhose. Ich hatte nichts mehr an. Auch keine Schuhe. Alter. Ich hatte ja nur eine kurze Hose an und ein T-Shirt. Und da hast du wirklich zugucken können. In der Zeit, wo ich mich da eingewickelt habe und mit Wasser dann auch noch so ein bisschen, stehen doch manchmal diese Gießkannen rum an Tankstellen. Und damit hat mich irgendjemand dann auch noch abgegossen. Ich hab auch keine Verätzungen davon getragen. Von daher konnte ich jetzt nicht sagen, dass da was Großartiges passiert wäre. Aber kurz danach konntest du dir halt echt die Sachen angucken, wie sie richtig kaputt gefressen waren von der Batteriesäure. Krass. Das werde ich immer wieder mit Wien verbinden. Ich hatte also jetzt mal die Vorstellung, ich hätte einfach nur weiter weglaufen müssen. Wien ist ein gefährliches Pflaster, kann man nichts sagen. Es ist wahnsinnig gefährlich. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Denn das verbinde ich auch mit Wien. Wir sind nachts angekommen, Freitag oder 20 Uhr. Es war auf jeden Fall schon dämmerig. Nicht nachts, sondern abends. Und dann, ja, die haben sich dann da zusammengesetzt, wie man das so macht, wenn man sich nach langer Zeit wieder trifft. Und der Junge, der meinte dann irgendwann zu mir, komm, wir können noch so ein bisschen um die Häuser ziehen. Und der wollte mir die ganze Zeit, oder hat mir die ganze Zeit zeigen wollen, wo irgendein Bordellbetreiber wohnt. Ich weiß auch nicht, warum. Er hat immer gesagt, komm mal mit. Wer der Heinz-Werner Schimanko, weißt du das noch? Vielleicht? Er hatte einen weißen, das weiß ich noch, weil wir haben dann irgendwann den Mercedes von ihm gefunden, einen weißen, riesigen, wahrscheinlich so ein 600er Mercedes oder so irgendwo stehen, mit so einem ganz prägnanten Kennzeichen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Kennzeichen lautete, aber ich daran kann ich mich noch erinnern. Und ich kann mich noch übrigens auch erinnern, als ich in Wien war, dass ich richtig erstaunt stehen geblieben bin, als ich so den absoluten Zuhälter-Lookalike-Proleten gesehen habe, der weiße Disco-Slippers, keine Socken, weiße Hose, weißes Hemd und so eine übertrieben durchgekämmte Fukuhila-Matte und Schnauzer anhatte und mit so breiten Armen und Goldkettchen so durch die Stadt gelaufen ist. Und ich bin richtig so stehen geblieben und gedacht, wow. Also das war, da war das eigentlich Manfred schon... Manfred Dykes lässt grüßen. Ja, genau. Das hat aber auch Style irgendwie sowas. Ja, inzwischen wieder. Aber in den 90ern ging es, glaube ich, auch gerade noch so. Also Ende der 80er, Anfang der 90er konnte man sich's noch erlauben, oder? Ich finde, man konnte sich's nie erlauben, ehrlich gesagt. Es sei denn, man macht's jetzt so als so Anti-Statement und ironisch sozusagen. Aber ich fand damals gerade waren die Typen, die Nackenspoiler hatten und einen Schnauzer waren, ich immer, da konntest du fast, das war, die haben sich, so, man könnte auch sagen, sie haben sich zum Glück zu erkennen gegeben. Also, in jedem Fall hat mich Wien in dieser Nacht wahnsinnig beeindruckt, weil, also man hatte nicht das Gefühl, man begibt sich hier irgendwie auf ein gefährliches Pflaster oder so, aber es hatte trotzdem irgendwie so was Verruchtes und es war unheimlich spannend. Da waren lauter so kleinere Bars oder Gaststätten, Wirtshäuser, wie auch immer man das dann nennen mag, die lustig ausgeleuchtet wurden mit Neonfarben und so. Das war großartig. Ich bin wirklich in wie so eine andere Welt eingetaucht und es hat mich richtig beeindruckt. Und am nächsten Abend, weiß ich, war ich auf dem Prater mit ihm. Das fand ich auch toll. Allein die Vorstellung, dass man halt ein ganzes Jahr so ein Volksfest vor der Tür hat. Ich war da mit dem Roman, der hat mich dahin geschleppt, weil ich's wollte. Und das war doch ziemlich ernüchternd. Aber er hat mich auch, muss man dazu sagen, auch vorgewarnt, dass das nicht so mich umhauen wird, wie ich denke. Ja, es verliert natürlich dann relativ schnell seinen Reiz. Ich meine, wenn du es ständig vor der Tür hast, dann ist es halt nichts Besonderes mehr so. Als Kind, man muss dazu sagen, dass der Prater sich nicht gravierend verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Klar sind neue, weiß nicht, Hochschaubahnen und so dazugekommen, aber du hast halt für diesen Lustbrater, also für diesen Vergnügungsparkbrater nur begrenzten Platz, weil er mitten in der Stadt liegt. Und da kann das halt nicht mehr, da kann das halt als Attraktion für Kinder oder vergnügungssüchtige Hochschaubahnfahrer kann das halt nicht mithalten mit irgendwelchen Disney Worlds oder so. Der Charme oder der Reiz des Praters liegt eigentlich im grünen Prater begraben. Also es ist ein riesiges grünes Erholungsgebiet, wo sehr sozialistisch geprägt auch, so wie ganz Wien eigentlich sehr sozialistisch geprägt ist, aber auch dazu komme ich später noch. du kannst dort am 1. Mai in Österreich Tag der Arbeit. Das ist so ein Fest, wo sich die Sozialisten im Wesentlichen selbst feiern. Das ist ein Staatsfeiertag oder wie sagt man, ein Staatsfeiertag. Und da ist der ganze Prater gerammelt voll von gemütlichen Leuten, die da auf der Wiese, auf diesen riesigen grünen Wiesen abhängen und miteinander feiern. Also dieser Lustbrater ist nur eigentlich ein kleiner Teil vom gesamten Prater. Was mich aber auf dem Prater auch so angemacht hat, würde ich fast schon sagen, war halt gerade das Altbackene so ein bisschen. Also es ist halt nicht alles so übermodernisiert, sondern du hast halt so diesen Charme irgendwie, der dann auch wiederum zu Wien so passt. Ja, weil wir waren im Sommer und du wirst es mir bestätigen können, Roman, da gibt's unzählige Bälle. So, und jetzt passiert dir das, dass du da als... Was, also Bälle? Wie nennt man das überhaupt? Doch, so ganz so, wo die Bälle, Weiber, wo sich da in so extrem pompöse Kleider schwingen und die Männer in Anzügen rumrennen und dann tanzen gehen. Eher so, eigentlich im Herbst ist die Ballsaison, Herbst-Winter-Übergang. Echt? Weil ich kann mich erinnern, dass ich das ganz oft so abends gesehen habe, dass die Leute da... so rumgelaufen sind. Und das konnte ich erstmal nicht verstehen. Und dann hat mir meine Tante, nenne ich sie jetzt einfach, es war mein Vater seine Tante, habe ich erzählt, hat mir dann halt erklärt, ja, die gehen auf den Ball und da macht man sich halt so dann so schick und putzt sich raus und pipapo. Und waren vielleicht die Praterhuren und du hast die... Stimmt. deine Tante hat mir das, glaube ich, schon erkannt. Ein Erklärungsmodell gesucht. Ja, also insgesamt, zum Abschluss waren wir dann noch auf diesem Funkturm oder was das ist, Messegelände, was ist das da genau? Irgendwie so ein Riesenturm, wo man hochfahren kann mit... Am Donauturm war es wahrscheinlich. Wahrscheinlich, da ist noch so ein Grünpark drumrum und das fand ich auch toll. Und dann waren wir noch, sind wir hochgefahren auf irgend so Berge, die da auch in der Nähe von Wien waren, mit auch so, also wirklich toller Aussicht und alles. Und es war insgesamt total toll. Und den Abschluss möchte ich ganz kurz bilden. Eine Woche, nachdem ich wieder da war, kam eine Dokumentation über Wien. Irgendwo im Fernsehen. Aber so mehr der 80er Jahre. Und da, ich weiß nicht, um was es da genau ging, aber es wurden unzählige Verkehrsunfälle in Wien gezeigt. Und das fand ich dann auch nochmal irgendwie beeindruckend nach. Und seitdem stehe ich auf Wien. Ich war dann noch 2-3 Mal da, so nachts, also in Clubs dann, dieses übliche nachts hin und am nächsten Morgen wieder zurück. Und ja, Wien, da habe ich mich irgendwie so ein bisschen verliebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön ist das. Ja, ist schön. Roman? Philipp? Ja. Ich wollte nur noch kurz sagen, Wien war auch eine dieser Städtereisen, die ich mit meinen Eltern gemacht habe in meiner Jugend. Und hat mir auch sehr gut gefallen. Wir waren im Hotel Sacher und ich weiß noch, dass ich in diesem einen Café unten war so ein Anstandsherr vom Hotel angestellt, so in voller Montur, also so mit Frack und was weiß ich, der stand an der Bar, war nicht der Kellner und wir kamen rein und da wir keinen Anzug an hatten, hieß es, wir mögen doch bitteschön ins Zimmer nebendran gehen oder irgend sowas. Aber ich habe eine Sache dort im Hotel Sache gegessen. Und das war sehr lecker. Ach, das ist auch noch was ich zuletzt mitbekommen habe, dass in Wien die in den Kaffeehäusern, wie heißen die da bedienen? Die haben doch irgendwie, die heißen ja nicht Kellner. Ober. Oder wie? Herr Ober. Gibt's da nicht noch so einen anderen Begriff für die? Nein, Ober. Schlagobers. Auf jeden Fall müssen die wohl sehr, also nicht unbedingt kundenorientiert, würde ich mal sagen, sein. Also ja, das war, stand doch in der Liste, warum Wien scheiße sei, dass die so unfreundlich wären. Aber ich glaube, dass wenn man da lebt, dann war, das ist so wie die Berliner Schnauze, glaube ich. Ja, für mich ist das ein Teil des Charmes. Also das ist fast ein bisschen, das steht wahrscheinlich in der Jobdescription drin, wenn du Ober werden willst in einem Wiener Kaffeehaus, dass du den Gast nicht als König ansiehst, sondern als jemanden, den du, ich weiß nicht, mal zwischendurch vor den Kopf stoßen sollst mit irgendeiner abfälligen Bemerkung. Es ist, glaube ich, denen mehrfach gelungen. So, die zwei. Philipp. Ach so, ich, ja. Ich habe es sehr langweilig gemacht, muss ich sagen. Aber, Dorsten. Was? Dorsten. Dorsten? Was ach, du kannst ja das Meme noch nicht. Es gibt doch dieses Lied super geil. Hast du bestimmt schon gehört, oder? Ach so, ja, ja. So, und da gibt's doch jetzt auch das Gleiche mit Dorsten. Dass Dorsten super geil sei. Noch okay. Nicht gehört? Ich kenne Dorsten, habe ich noch nicht mal gehört. Okay. Aber, egal. Ist das wirklich eine Stadt, Dorsten, oder wie? Ja, ja, ist eine Stadt, also so eine biedere Stadt halt in Deutschland. Und so eine alte Oma intoniert dieses supergeil neu und redet und singt da von Dorsten. Ah. Also meine Nummer zwei ist New York. Mein Bruder hat da 6 oder 7 Jahre gewohnt. Meine Eltern haben da gewohnt ein Dreivierteljahr oder so. Und ich habe da mal gesprüht, wie Happy Day Podcast-Hörer wissen, und habe in der Zeit am Anfang außerhalb irgendwo Connecticut gewohnt. Und dann haben wir auch noch eine Woche, der Johann und ich, in Brooklyn bei seiner Schwester gewohnt. Und das war halt der Killer-Sommer, 95, Golden Era Hip-Hop-Zeit. Und ich hab's echt voll genossen, man ist viel durch die Stadt gerannt, hat immer mehr Leute kennengelernt. In einer Woche, es war echt hart, aber wir waren halt einen ganzen Tag on the run und vor allem Hip-Hop-Szene mäßig unterwegs. Und New York ist, man sagt ja, die Stadt, die nie schläft. Und wer jemals versucht hat, in New York zu schlafen, der weiß, dass das wirklich so ist, weil es eigentlich keine Viertelstunde vergeht, ohne dass man irgendwo eine Sirene hört von entweder einem Krankenwagen oder einem Feuerwehrauto oder einem Polizeiauto. Und sie hat so einen unglaublichen Charme. Also ob jetzt diese neuen Hipsterviertel wie Williamsburg, die ich total cool finde, auch Brooklyn an sich, aber auch Manhattan, diese Townhouses, die Leute einfach, die auch der New Yorker Akzent, die Little Italys, Chinatown, Chinatown in San Francisco, muss ich übrigens noch anfügen, ist auf jeden Fall allein schon eine Reise wert. Und es gibt so viel, was man über die Stadt sagen kann. Ich weiß gar nicht, ob das würde den Rahmen dieses Podcastes wohl sprengen. Aber ich finde New York, wenn ich in Amerika in eine Stadt ziehen müsste, würde New York wahrscheinlich noch vor San Francisco kommen, weil ich es einfach liebe. Es ist so ein extremer Kultur-Overdose und es ist eine liberale Stadt. Es ist eine coole Stadt. Es ist eine anstrengende Stadt, wenn man nur zum Shoppen da ist. Aber man kann überall was entdecken. Die New Yorker sind cool. Man sieht Celebrities viel eher auf der Straße als in L.A. Also ich habe jedes Mal, wenn ich da war, irgendjemand gesehen. Und ich muss mal gleich kurz eingrätschen, weil ich gehe davon aus, Roman, kommt New York bei dir auch irgendwo vor? Nein, New York ist, wie anfangs erwähnt, bei mir aus der Wertung rausgeflogen, weil ich. Aber Ricky, bei dir kommt's auch. Zu wenig Eindrücke sammeln konnte. Ach so, an deinem Profilbild, was du zumindest mal hattest, hätte ich mir das natürlich eigentlich denken können. New York ist bei mir, und ja, wir müssen sie ja nicht künstlich spannend machen, die 1. Das liegt daran, ich habe in New York geheiratet. Das ist zum einen ein Grund. Und zum anderen, in New York war ich jetzt 3-mal. Einmal, als ich geheiratet habe, einmal mit meiner kompletten Familie und einmal nur mit einem Kumpel. Und ich habe nicht einmal diese Stadt irgendwie so, sie hat mich immer wieder begeistert. So muss ich es eigentlich sagen. Also du machst ja gezwungenermaßen dann immer wieder andere Sachen. Gerade wenn du mit einem kleinen Kind da bist. Meine Tochter war damals 9 oder 10 Monate alt. Ich glaube 9 Monate. Da bist du natürlich dann so ein bisschen limitiert. Aber du hängst halt dann die ganze Zeit in den Parks ab oder fährst mit irgendwelchen Booten oder ja, gehst halt einfach nur spazieren. Und was du jetzt zum Beispiel auch gerade angesprochen hast mit die Stadt, die niemals schläft. Da war ich mit einem Kumpel nachts halt dann viel unterwegs und so weiter. Wobei ich da sagen muss, war ich eher enttäuscht von New York. Also ich verstehe, warum die ganzen Amerikaner gerne nach, oder ja, auch viele New Yorker gerne nach Berlin zum Feiern kommen, weil, also wir waren in einem der angesagtesten Clubs in New York, diesen Hammerstein Ballroom. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da lache ich mich kaputt. Als Exil-Berliner muss ich sagen, das geht gar nicht. Also da ist um 2 wirklich Feierabend und da war ein guter DJ da, Boys Noise, sogar aus Deutschland. Und das deswegen halt, kam niemand, deswegen sind alle so früh gegangen. Der macht das Ding ist rammel, das Ding ist ja rammelvoll, aber es ist halt dann relativ früh wieder alles vorbei. Und dann sind wir draußen, ich weiß noch ganz genau, das waren Playoffs in der NHL. Wir sind draußen rumgelaufen und die einzigen Leute, die du gesehen hast, waren Leute in Rangers Jerseys. Sonst hast du kaum andere Menschen noch draußen gesehen um 2, 2:30. Und das war mitten dann am Times Square. Also es waren da natürlich diese üblichen Touristen, versteh mich nicht falsch, die waren natürlich da, aber so, dass du da so einen besonderen, so ein besonderes Nightlife hattest, das fand ich jetzt nicht. Du kannst hervorragend mal was trinken gehen oder auch essen gehen, das geht alles. Aber so richtiges Clubleben wie in Berlin, da sind die weit von entfernt. Also das hat ja, aber ich glaube, das liegt echt daran, was für Prioritäten du hast. Du willst halt so elektronische Dance-Musik und ich glaube erstmal, dass man das wahrscheinlich dann eher so Insider-Partys und so wird's da auch geben, aber New York, was ist Nightlife, weißt du? Also gerade ja. Hip-Hop-mäßig geht da eine Menge und ich bin mir sicher, dass auch so Jazz-mäßig, also ich bin rumgelaufen und hab gesehen, in irgendeinem echt kleinen Club, ohne irgendwie, was weiß ich was, wo mehr an der Tür ein Plakat war, heute Abend Woody Allen am Saxophon und solche Geschichten. Und ja, das ist auch cool. Ich glaube, dass das Nightlife da ein anderes ist, aber dass du kulturell da schon eine Menge geboten bekommst. Das ist ganz, ja, ganz klar. Also kulturell ist es toll. Gut, man muss sich natürlich dann natürlich für die diversen Sachen auch interessieren. Ja, also als ich jetzt das dritte Mal da war, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich das Schönste, mich einfach irgendwo hinzusetzen und die Stadt und die Leute zu beobachten. Also ich weiß, dass wir uns an den Union Square 7 Stunden lang am letzten Tag hingesetzt haben und einfach nur Leute beobachtet haben. Da hatte ich ein Hotel. Das ist doch das, wo so ein kleiner Park ist mit so komischen griechischen Säulen, oder nicht? Wo man Schach spielen kann auch und so. Oder war das der? Doch, ich glaube, ich habe am Madison Square Park. Ich glaube, Madison Square war es, genau. Ich verwechsel die gerne. Bei diesem Flatiron Building ist der relativ nah da um den Weg rum, wie wir hier sagen. Okay. Ja, aber beim Union Square ist jetzt auch nicht so weit weg bis zu einem Park. Es sind ja, das ist ja auch, das sind überall so kleine Parks, was mir wiederum sehr, sehr gut gefallen hat. Und als ich da geheiratet habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich, ich wollte nie heiraten, muss man dazu sagen. Und meine Frau hat dann irgendwann mal gesagt. Dieses Trauma kommt jetzt in diesem Podcast schon zu mehrfach. Ja, ich wollte halt nie heiraten. Und es war dann halt einfach so, dass wir gesagt haben, wir fliegen nach New York. Das war immer schon so ein Traum, den man halt hat. Ich denke mal, die meisten Leute wollen einmal in ihrem Leben in New York gewesen sein. Und so war es bei uns dann auch. Und ja, dann kamen wir auf die Idee, ach komm, wir heiraten da einfach. Und ich habe gesagt, ja, also. Wer kam da auf die Idee? Sie oder du? Wer kam da auf die Idee? Jetzt muss ich mal überlegen. Ach komm, du bist nein, so es war ich. Es war natürlich sie. Nein, ich war's. Ich war's. Ich habe zu ihr, meine Frau ist Standesbeamtin. Und ich habe zu ihr gesagt, du, wie sieht's denn aus? Kann man da einfach so heiraten? Also ist das so Las Vegas-mäßig oder ist das schon ein größerer Aufwand? Ja, sie macht sich da mal schlau und hat mir dann gesagt, was zu tun ist. Und dann habe ich gesagt, das machen wir. Wir heiraten da und ein halbes Jahr später feiern wir dann mit unseren Freunden ganz traditionell das Ding bei uns nach. Das ist die einzigste Möglichkeit, wie du mich unter die Haube bekommst. Und sie hat gesagt, ja, kein Problem. Dann haben wir so einen Wedding-Planner beauftragt, der uns das alles schön gemacht hat. Und ja, wir standen halt dann in dieser City Hall direkt an der Brooklyn Bridge. Und dich fragt dann da so eine New Yorker Standesbeamtin, ob du deine Partnerin heiraten willst, und du guckst so links durchs Fenster und siehst halt so die Brooklyn Bridge. Und da habe ich gesagt, ja, genau, so wollte ich heiraten. Das ist genau das, mit diesem besonderen Flair irgendwie und nicht in so einem verkackten Standesamt irgendwo in Baden-Württemberg. Und ach, ja, da rollen mir jetzt schon wieder die Fußnägel hoch. Also das damit komme ich überhaupt nicht klar. Ganz kurze Nebenfrage, hat sich's denn, war das denn legal? Also war das fürs deutsche Gesetz gültig? Musstet ihr die ganzen Papiere mitnehmen oder war das mehr so wie Las Vegas und wir heiraten jetzt hier, aber wir müssen in Deutschland doch nochmal zum Standesamt? Es war alles relativ einfach. Man musste dann das nur einreichen und umschreiben lassen nochmal, also die Heiratsurkunde. Aber das ging problemlos. Also dadurch, dass sie an der Quelle sitzt, sowieso. Das einzigste Problem, was wir hatten, in New York wurde mein Vater zum Amerikaner gemacht. Also stand dann mein Vater sein Name und dass er Amerikaner ist. Und dann waren die hier so ein bisschen nervös, weil er ja bei ihnen als Deutscher gemeldet war. Und dann musste mein Vater tatsächlich also im Standesamt mit dabei sein und bestätigen, dass er also einen deutschen Pass hat und hier wohnt. Die haben irgendwie einen Fehler reingehauen bei der Heiratsurkunde in New York. Und das war das einzigste Problem, was wir hatten. Aber ansonsten, es war halt ein Traum. Und der Typ, der Hochzeitsplaner, hat uns natürlich dann auch noch richtig geile Ecken gezeigt, wo man so essen gehen kann. Und ich meine, in New York gut essen zu gehen, ist eigentlich nicht schwer. Aber es ist auch nicht schwer, scheiße essen zu gehen. Also, aber diese Stadt, ich habe da die geilsten Essen gehabt ever. Ja, also. kann ich genauso bestätigen. Also ich habe da eine Pizza gegessen, in einer ehemaligen Kirche. Also es ist ja so, in New York dürfen ja Kirchen nicht abgerissen werden. Sprich, wenn die irgendwann nicht mehr rentabel sind, weil da keine Leute mehr kommen zum Gottesdienst oder weiß der Kuckuck, bleiben die im Endeffekt erstmal leer stehen. Oder du kannst die kaufen, richtig. Ich weiß nicht, ob das mit jeder Kirche möglich ist, aber mit dieser Kirche war es offensichtlich möglich. Und das hat... Ja? In Utrecht gibt's da recht viele. In Utrecht viele. Ja auch eine, genau. Ich kenne nur eine in Utrecht, aber das hat schon viel Charme, wenn da in einem Kirchengebäude ein Restaurant drin ist. Das fand ich so toll. Und da haben wir dann gegessen und ach, ich komme schon wieder ins Schwärmen. Und ich habe auch schon wieder zu meiner Frau gesagt, wir müssen dringend wieder hin. Eigentlich ist unser Rhythmus so alle 2 Jahre. Weil ich habe auch das Gefühl, ich hätte irgendwie erst 3% der Stadt erkundet. Also, obwohl ich wirklich das auch gemacht habe mit dem Fahrrad vom einen Ende zum anderen, also Manhattan jetzt nur, das habe ich alles schon mal gemacht. Aber da gibt's so viel zu entdecken und immer wieder neue Facetten, das ist so unglaublich. Und Philipp, dich wollte ich noch was fragen. Und zwar, du bist ja da jetzt dann sprühen gewesen in New York. Ja. Wie entsteht da so ein Kontakt? Ich meine, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich komme da in New York an und ich kaufe mir doch da nicht einfach mal irgendwo ein paar Spraydosen und Pinsel irgendwie los. Also du musst ja schon irgendwie Kontakte gehabt haben da, oder? Ich weiß gerade gar nicht, wir haben den Mr. X kennengelernt. Aber das ist ja in New York, wenn man so ein bisschen Hip-Hop-Szene ist, ja, dann merken das die Leute recht schnell und ich... Ich glaube, ich habe den Real, diesen Puerto Ricaner, mit dem ich die Wand gemacht hat, habe ich auf diesem Rocksteady Crew Jam kennengelernt. Ja, hast du die denn angesprochen einfach oder? Mann, und ich hatte mein Fotoalbum dabei und viele andere Sprüher auch. Und das sieht man halt und man tauscht dann Fotoalben aus und guckt sich die an und gibt sich Props oder eben nicht. Und diesen Mr. X, ich weiß gar nicht, wo ich den kennengelernt habe. Ich glaube, den habe ich schon in der Woche vorher irgendwo bei irgendeinem Sprüherladen oder so kennengelernt. Und der hat gesagt, er hat eine Wand. Und mit dem sind wir auch Sprühdosen kaufen gegangen, in einem Laden, echt bei ihm die Straße runter. Und während ich Dosen gekauft habe, hat er Dosen geklaut. So, die hat er sich alle so in seinen Hosenbeinen eingetankt. Und ich habe gedacht, oh fuck, Mann, ich habe keinen Bock, dass der jetzt geschnappt wird und ich so als Mittäter oder so und dann elektrischer Stuhl. Man kennt ja diese Geschichten, wo unschuldige Leute. Aber so war das. So, das ist so ein bisschen, es ist, wie gesagt, die Szene, die Hip-Hop-Szene ist in New York funktioniert die sehr gut und es gibt echt so ein bisschen Talk of the Town, ja, so die Gerüchte und was weiß ich, die du dann in jeder Ecke hörst, lässt New York so klein wirken für jemand, der sich in der Hip-Hop-Szene bewegt. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber ich glaube nicht, dass sich das groß geändert hat. Was ich halt für Manhattan definitiv sagen muss, Manhattan funktioniert einfach nur mit Kohle, habe ich das Gefühl. Also wenn du jetzt da hinfährst und letzten Endes hast nicht viel Geld dabei, glaube ich, wird's dann relativ schnell langweilig. Dann solltest du vielleicht eher in die Außenbezirke gehen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber... Naja, inzwischen in New York funktioniert's ja ähnlich wie in anderen Großstädten. In einigen zumindest. In Berlin ist es auch so, dass recht schnell es so Hipsterbezirke gibt und die dann extrem teuer werden. Das hatte man mit Soho mal und das hat man dann jetzt mit Williamsburg in Brooklyn gehabt. Und da ist es dann, was praktisch vor 15 Jahren noch billigstes Immobilien und Essen und überhaupt Land war, ist jetzt super hip und super teuer und du wirst da sehr viel Geld loswerden. Mein Bruder hat in Manhattan gewohnt, in Greenwich Village. Wie kam es dazu? Was hat er da? Der hat im Natural History oder wie heißt das nochmal? Das Museum, was in diesem Ben Stiller Film National Museum, nee, nicht auf Modern Art, wie hieß denn das? Ja, nee, Natural, da war ich auch drin. Meines Erachtens ist Natural History and keine Ahnung. Es ist halt das, wo dieser Riesenwal da rumhängt und alles. Und da hat der Displays und so entworfen und so eben die Sachen, die man so liest und sieht und die Grafiken und solche Geschichten. Der hat da einige Jahre gearbeitet und hat dann bei Applebaum in der Grafikagentur gearbeitet. Also der war da so ein bisschen... American Museum of National History. Genau. Übrigens, New York, wenn du Museum ansprichst... MoMA. Ja, also das war für mich das... Sowas habe ich noch nie erlebt. Und danach auch nicht mehr. Philipp, sieh's mir nach, selbst bei deinen Bildern. Nicht, obwohl mich deine Bilder auch wahnsinnig angemacht haben. Habe ich dir erzählt... Ich fühle mich nicht beleidigt, dass du das MoMA meiner Ausstellung im Stuttgarter Kunsthaus Schill vorziehst. Ja gut, es muss ja nicht, weißt du, es kommt ja nicht drauf an, wo du deine Ausstellung hast, sondern letzten Endes das Bild, was das für mich bedeutet, das ist das Entscheidende. Und ja, das war schon ziemlich geil. Ich bin ja bei dir mit den Beastie Boys durchmarschiert und fand das super. Und in New York war ich im MoMA und das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Also normal ist es so, es gibt schon Kunst, die mich berührt, aber das hält sich dann auch oft in Grenzen. Also ich kann mich jetzt nicht stundenlang vor so ein Monet stellen und da irgendwie ruminterpretieren. Aber wenn mich mal Kunst anmacht, dann so richtig. Und da hat Cindy Sherman ausgestellt. Oh ja, cool. Und also ich bin da durchgelaufen und das ich kann es nicht in Worte fassen. Man kann es einfach mal googeln, Cindy Sherman. Ich finde, die Bilder funktionieren auch super via Google. Und ich habe mir aber ihren Band da bestellt dann gleich. Also das fand ich so toll. Und das war mein schönstes Museumserlebnis in meinem ganzen Leben, muss ich dazu sagen. Ja. Und so hat's New York dann bei mir auf die Eins geschafft. Cool. Oh Mann, du warst aber auch schon in New York, oder? Ich war für 24 Stunden in New York. Weil meine damalige Freundin, Flugbegleiterin bei der Lufthansa war und ich da einfach mal mitgeflogen bin. Und ich habe den Kardinalsfehler begangen, innerhalb dieser 24 Stunden auch noch schlafen zu gehen. Aber ich war einfach so gejetlaggt, dass ich gar nicht anders konnte. Aber es war extrem beeindruckend für mich. Ich bin leider, muss ich dazu sagen, vorwiegend in Manhattan herumgegurkt. Ich habe jetzt vor, weiß nicht, 2 Monaten oder so eine mehrteilige Dokuserie über New York auf Arte gesehen, wo jeder Teil sich einem Bezirk von New York widmet. Keine Ahnung mehr, wie es heißt, aber extrem empfehlenswert. Wirklich ein sehr, sehr schönes Porträt von der Vielfältigkeit New Yorks. Und ich, als ich dort war, war ich einfach nur extrem beeindruckt von den Dimensionen in alle Richtungen, also die Höhe der Gebäude, und ich bin am Times Square gestanden und neben meinem Hotel, glaube ich, und hab so in die Luft gestarrt und ich muss sehr touristisch ausgesehen haben, mein Blick muss sehr touristisch ausgesehen haben, und just in dem Moment fängt es an zu schneien, es war auch im Dezember, als ich dort war. Und während ich da stehe und staune und die Arme so ungläubig ausstrecke, geht ein Typ schnellen Schrittes an mir vorbei und brüllt mich an: "Oh my God, it's snowing in New York!" Und geht einfach weiter. Und ich habe nur so genickt und gelächelt, und es war schon bezaubernd. Es ist halt, New York ist halt so ein Mythos, ja. Spätestens seit oder jeder, der als Kind schon Frank Sinatras Lied New York, New York gehört und geliebt hat, so wie ich auch, jeder, wie du es richtig vorher gesagt hast, jeder will mal nach New York, um sich das anzuschauen. Und schade, dass ich nur 24 Stunden dort war, spätestens seit dieser Doku, weiß ich, dass es schade ist. Aber ich war schon sehr, sehr geflasht. Habe nur leider nichts vom Nachtleben mitbekommen, zum Beispiel. Ich weiß auch nicht was. Ich bin einfach nur durch die Gegend gegangen, bin aufs Empire State Building drauf und habe mich umgeschaut. Es war schon sehr beeindruckend. Aber ich kann nicht wirklich viel über New York sagen. Schon gar nicht über irgendwas, das außerhalb von Manhattan liegt. Mein Hotel war auch in Manhattan. Ich bin da nicht wirklich rausgekommen. Ich habe sogar zwei Podcasts in New York gemacht. Fällt mir da ein. Wir sind nämlich mit dem Mikrofon durch New York gelaufen und haben einfach reportiert, was wir gesehen haben. Das weiß ich noch. Wir sind unten am Battery Park rumgelaufen, dann waren wir da im Stripladen und am 9/11 Memorial, also an diesen Springbrunnen und so, und an dieser Staten Island Ferry und so weiter. Und am nächsten Tag haben wir das gleiche nochmal am Times Square gemacht und sind da rumgelaufen. Aber die Podcasts sind nur noch bei mir auf der Festplatte. Nicht mehr im Netz zu finden. Sollte ich mal wieder hochladen. Die waren eigentlich lustig. Wir sind da auch Speedboat gefahren auf dem Hudson River. Alles cool. In Podcast-Form gegossen. Stimmt, das war eigentlich echt eine sehr unterhaltsame Folge. Muss ich mal gucken, dass ich die wieder irgendwie mal rauskrame und dann uploade. Hat Spaß gemacht. Woran ich mich auch noch erinnern kann, ist, dass ich in New York in so eine Apotheke, in so einen Pharmacy Store, heißen die, glaube ich, dort, reingegangen bin, auf Geheiß eines Kieferfreundes von mir aus Wien, der mich gebeten hat, Eye Whitener zu kaufen, die es dort Clear in Amerika Eyes. Gibt. Ja. Clear Eyes habe ich auch früher mal benutzt. Ja, und ich habe das mal ausprobiert, funktioniert toll. Aspirin wie die Bescheuerten. Weil es ja diese riesen Pakete gibt, diese Familienpackung unter. Damit untertreibe ich eigentlich sogar noch. Also das sind so richtig, wie du das sonst kennst von diesen Bodybuildern, diese großen Dinger da haben, diese großen Fässer mit irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln. Sowas gab es da mit Aspirin. Und das habe ich dann mit im Koffer. Ich weiß gar nicht mehr genau, war das bei mir oder so, oder war das bei meinem Kumpel? Also irgendwie so, also das wurde uns da auch nahegelegt. Aber New York bei mir auf 1, bei Philipp auf 2. Genau, ich wollte auch gerade sagen, lass mal weitermachen. Roman, deine 2. Da hatte ich ja auch 2 ex aequo. Und da haue ich einfach die Stadt raus, über die ich weniger sagen kann, weil ich nur 3 Tage dort war. Das ist Stockholm. Eine extrem charmante Stadt allerdings, empfehle ich jedem zumindest als Tourist, sich das mal anzuschauen. Ich war im Winter allerdings dort und es war wirklich schweinekalt. Und die Stadt, die es sozusagen ins Rennen dann geschafft hat, ist Graz. Ein paar Freunde von mir leben in Graz und seitdem bin ich regelmäßig dort. Und Graz ist deutlich kleiner als Wien. Die Mur als kleines beschauliches Bächlein fließt durch und es gibt Graz erinnert mich eigentlich, Graz ist eigentlich eine Mischung aus Wien und Utrecht, könnte man sagen. Vom Stadtbild her eher Wien und von der Beschaulichkeit und von der Gemütlichkeit und von dem, was von der Grundentspanntheit der Leute, vor allem in der Gebiet des Lenz, also es gibt da so ein aufkeimendes Viertel in Graz, das heißt, das ist eben der Lenz, und dort reiht sich ein Puff an eine Marketingagentur und coole Lokale und viele Künstler auch, die sich dort angesiedelt haben. Und Freunde von mir haben dort in diesem Land ein Lokal, das sehr gut geht und in dem ich mich auch mal immer wieder, und das ist durchaus ein Kriterium, kostenlos unter den Bierzapfhahn legen kann. Und gratis charmant, du kannst auf der anderen Seite vom Lent über den Mur drüber, wenn du da gehst, kannst du zum Grazer Uhrturm raufgehen und hast einen super Rundblick über Graz. Es ist sehr irgendwie sehr aufkeimende Jugendkultur und viele Musiker, viele Künstler haben sich dort irgendwie angesiedelt und haben dort eine wirklich coole, geile Szene aufgebaut. Auch ich lass mich mal überlegen, wie heißt sie denn? Ach, habe ich jetzt vergessen. Auch Modeschöpfer und so. Also da ist sehr viel Kreativität ansässig mittlerweile und das spürst du irgendwie an jeder Ecke und es ist recht grün und gemütlich und griff und entspannt und das macht Graz zu einer absolut lebenswerten Stadt. Die Feinstaubbelastung ist leider relativ hoch in Graz, weil es in so einem Becken, im Grazer Becken drinnen liegt, da sammelt sich einiges an und der Wind bläst nicht so gescheit durch. Also aus gesundheitlichen Gründen würde ich jetzt nicht unbedingt nach Graz ziehen, aber so für Gemütlichkeit und Szene und nette Menschen, weltoffene Menschen, ist Graz absolut eine Reise wert. Hat Graz eigentlich, ich war noch nie in Graz, aber hat Graz auch so ein, mir fällt jetzt kein anderer Begriff ein, ich sag mal so diesen Bratislava-Charme, also weil das halt ja auch relativ östlich liegt und nah an Slowenien und an Ungarn angrenzt, nicht Graz direkt, aber die Gegend. Also merkt man das dann so, dass es da so dieses, ich weiß ungefähr, was ich meine mit diesem Bratislava? Also ich war in Bratislava und ich muss mal schauen, ob Bratislava es bei mir in die Worst Städte geschafft hat. Nein, hat's nicht. Ich weiß nicht, was du mit wie du Bratislava und Charme innerhalb eines Satzes miteinander kombinieren kannst. Ich finde dieses etwas Dirty-mäßige, was diese Stadt so hat. Aber dann laufen da überall, also jedenfalls ging es mir so, laufen da überall geile Weiber rum. Und es hat irgendwie sowas von... Geile Weiber, den Ausdruck habe ich das letzte Mal benutzt, als ich 14 war. Ja, hey, das sind geile Weiber auf der Fahrt. Du hast auch schon drei Kinder, Philipp. Frag mal einen Roman, wenn der den das letzte Mal benutzt hat, den Ausdruck. Gestern. Also ich muss sagen, Graz liegt eigentlich nicht sehr östlich. Na, aber das ist doch da unten bei Slowenien da, in der Ecke. Genau, und unten ist Süden. Also es ist sehr südlich, Graz. Nee. Das ist die Landeshauptstadt von der Steiermark. Und tatsächlich, als ich in Graz war, glaube ich, das erste, was mich erinnern kann, war ich mit dem A-Punkt, einem Freund von mir. Und wir sind da, Graz hat sehr viele Studenten, verhältnismäßige Studentinnen. Und wir sind da herumgelaufen und uns ist auch aufgefallen, dass viele, viele, viele sehr, sehr fesche Mädels herumlaufen. Das ist mir auch aufgefallen. Mit Bratislava kann man es meiner Meinung nach überhaupt nicht vergleichen. Als ich in Bratislava war, war ich extrem enttäuscht. Das ist einfach nur hässlich. Mir gefällt Bratislava übel. Das ist komisch. Das bei mir? Kam es besser rüber? Ja, irgendwie schon. Also, und ich meinte mit östlich dann auch mehr so dieses, ja, wenn du halt in Blöcken noch denkst, von früher so. Also weil halt eben Slowenien und die ehemalige oder ehemaliges Jugoslawien da unten sich dann so ja. Deswegen, also nicht jetzt geografisch unbedingt östlich, aber ja, also es ist ja dann schon eher in Richtung Ostblock. Ja, also was ich zumindest bisher von Slowenien mitbekommen habe, dann ist dieses typische Blockdenken kaum mehr durchführbar, was Slowenien betrifft. Slowenien ist, ich bin dann mit dem Motorrad durchgefahren, als ich auf Sardinien war. Slowenien ist wunderschönes Berg- und Hügelland, zumindest da, wo ich gefahren bin, mit idyllischen kleinen Dörfchen und so. Das ist eigentlich alles, was ich von Slowenien weiß. Ich war in keiner großen Stadt, wo vielleicht dann irgendwelche Plattenbauten oder so vorgelagert sind, das kann ich nicht beurteilen. Aber in Graz hast du das eigentlich, ich meine, in jeder größeren Stadt gibt es auch mal Plattenbauten. Ja? Aber Graz ist eigentlich hat ein zumindest das Stadtzentrum ist sehr sehr alt und kulturell geprägt, würde ich sagen. Es war mal, da gibt's immer diese Weltkulturstadt, die von Jahr zu Jahr wechselt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ja. Und Graz war einmal Weltkulturhauptstadt, so heißt. Die haben damals extrem viel Geld in alles mögliche Museen, Architektur investiert, sind fast pleite gegangen an diesen Investitionen damals. Aber das hat sich extrem bezahlt gemacht. Da gibt's zum Beispiel die Blase. Das ist ein relativ großes Haus, wo die Außenfassade ausschließlich aus Glasplatten besteht, wo keine Glasplatte der anderen gleicht, wurde jede einzeln gefertigt. Es war ein sauteures Unternehmen. Wenn du beim Uhrturm oben auf dem Berg bist, der mitten in Graz ist, quasi der Grazer Hausberg, schlag mich tot, ich habe vergessen, wie er heißt, egal, dann kannst du runtersehen auf die Blase und da werden in diese Glasplatten Filme eingespielt, also über mehrere Glasplatten drüber, so dass du aus weiter Entfernung noch sehr gut mitbekommst, was in diesem Film gerade abgeht. Was du übrigens meintest, ist die Kulturhauptstadt Europas, habe ich gerade genau mal ausgesucht. Ja, genau, und, das meine ich. Genau, und Graz war das 2003. Mhm. Und in diesem Jahr gibt es zwei Städte. Stimmt, was war denn die zweite? Riga und Umea. Ah. Umea. Schweden. Jungs, wir schweifen ein bisschen ab. Der Philipp, der sitzt auf heißen Kohlen. Ich glaube, da macht. Nee, überhaupt nicht. Ich dachte, dein unterer Bereich macht sich so langsam bemerkbar, weil du es vorhin mal angedeutet hast. Oh, nee. Alles im Griff, okay. Ja, das stimmt, du hast recht. Übrigens, vielleicht noch eins. Kulturhauptstadt hatten wir in Deutschland auch schon. Und zwar war das hier in Essen, als es dieses Ruhr-Projekt, Ruhr 2010 gab. Das könnte man vielleicht in Deutschland mitbekommen haben. Okay. Okay. Das sind ja Informationen hier. Ricky, deine Nummer zwei. Ja, Philipp. Meine Nummer zwei ist Berlin. Ja, ganz knapp an der Eins vorbeigeschrammt. Berlin hat mir die geilsten Nächte meines Lebens gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe nie so Partys feiern können wie in Berlin. Ich werde nie vergessen, als ich mit Peaches, ich glaube, die ist bekannt, ja, aber mal eine Nacht in Berlin verbracht habe, zusammen. Es war also unfassbar, kann man fast schon sagen. Und auch sonst, hauptsächlich das Nachtleben, was mich da immer so begeistert hat, ist es dann aber auch, ja, einfach mit meiner Frau, Freundin damals, durch die Stadt schlendern und sich, ja, die Stadt angucken und die Stadt auf sich wirken lassen und, ja, dieser Mix irgendwie, dass wenn du ein paar Kilometer rausfährst, bist du wieder in der alten, vertrauten Heimat. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und diesen Flair hat dann halt Brandenburg immer noch und das gefällt mir dann, dass du außenrum die Schrebergärten hast und in Berlin halt dann wirklich so eine, ich möchte nicht sagen, dass Berlin unbedingt gleich eine Weltstadt ist, auch wenn Berlin vielleicht gerne eine Weltstadt wäre. Aber es ist eine wahnsinnig geile Stadt und ich wäre fast mal nach Berlin gezogen, hätte mir da fast eine Wohnung gekauft. Und zwar 2003 oder so. Und zwar Prenzlauer Berg. Damals ging das nämlich erst los, als praktisch die Wohnungen einem noch hinterhergeschmissen wurden. Aber ich hatte nicht die Eier dazu und heute hätte ich mir wahrscheinlich für das Geld, wenn ich die Wohnung wieder verkauft hätte, ein Haus irgendwo im Grünen kaufen können oder so. Aber ja, Berlin, ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen soll. Also da gibt's kein spezifisches Ereignis. Es ist einfach eine Stadt, die nie langweilig ist. Und da freue ich mich auch schon wieder, wenn ich es gibt so eine 24-Stunden-Reportage über Berlin, die ganz interessant ist. Das ist eine schöne Geschichte. Und zwar wurde die am 5.9.2008 gedreht und veröffentlicht am 5.9.2009. Und am 5.9.2009 wurde auch meine Tochter geboren. Deswegen habe ich diese Doku gekauft, weil sie sich dann mal angucken kann, wenn sie älter ist, was an ihrem Geburtstag, naja gut, es war ein Jahr davor, aber mindestens das Datum stimmt. Die ganze Geschichte ist sinnlos. Den Rest habe ich mit Edding so weggemacht. Nein, aber ich fand das irgendwie so schön. Ich weiß halt, wo ich aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen bin und habe diese Doku gesehen. Die lief ja bei Arte. Du meinst mit Sicherheit die gleiche. Wo sie 24 Stunden lang das Leben verschiedener Berliner filmen. Ja, genau. Das ist toll gewesen. Ja. Also ich finde es eine faszinierende Stadt, aber ich muss sagen, dass ich Hamburg, die wenn ich in Deutschland annehme, ist Hamburg irgendwie faszinierender, die sympathischere finde. Aber ich verstehe es voll. Berlin ist halt... Hamburg habe ich zu wenig erleben können. Da war ich auch nur mal nachts. Und seitdem steht Hamburg bei mir ganz oben auf der Liste. Auch zum Beispiel habe ich mir schon mal überlegt, das zu verbinden mit einem Besuch beim Chris. Weil, was viele ja nicht wissen, ich und Chris, wir podcasten zwar schon seit Jahren zusammen, aber wir haben uns noch nie leibhaftig gesehen. Unglaublich. Hm. 3 Jahre podcasten und noch nie haben wir uns wirklich... Warum ist denn der Sack nicht nach Weinheim gekommen oder nach Münster? Oder warum kommt der nicht in 2 Wochen nach Berlin? Das ist das Geheimnis von Chris. Vielleicht sieht er einfach so scheiße aus, dass er sich irgendwie geniert. Das könnte sein. Das vermute ich. Hast du noch nie ein Foto gesehen von ihm? Doch, aber Fotos sind jetzt nicht unbedingt... Hey, wie viele Leute ich schon kennengelernt habe, von denen ich auf Facebook das Foto kannte und im Nachhinein gefragt haben, wie viel 1000 Fotos die gemacht haben, bis sie zufällig dieses Foto, was sie so extrem in einem besseren Licht darstellt, als sie aussehen. Also okay, hart. Chris, jetzt wissen wir, dass du hässlich bist, jetzt kannst du genauso gut nach hinten kommen. Hey, Chris war schon bei Jan Böhmermann, bei einer seiner Fernsehshows. Und da habe ich ihn im Publikum gesehen, weil er da bekannt und berühmt wurde unter dem Namen Hoden-Chris. Wieso das? Ich muss jetzt mal überlegen, dass ich die Geschichte nicht falsch erzähle. Irgendwie im Vorfeld, bevor die Show losgeht, gibt's doch immer so diese Einheizer, die dafür sorgen, dass die Stimmung schon mal ein bisschen besser ist. Mhm. Und Chris hat, glaube ich, erzählt, er musste wahnsinnig pissen, ist dann nochmal raus, kurz bevor die TV, war das live? Ist auch egal, doch, es war live, es war ja Late Line und Tour. Kurz bevor die Sendung losgegangen ist, ist nochmal raus und ist dann wieder reingekommen und hat sich tierisch auf die Fresse gepackt und hat dann irgendwie sowas gesagt wie, scheiße, jetzt bin ich auf meinen Hoden gefallen. Und da hat dann Jan Böhmermann das mitbekommen und hat ihn dann immer nur noch Hoden-Chris genannt. Irgendwie so ist die Geschichte, aber Chris kann sie mit Sicherheit besser erzählen als ich. Weil ich ja immer so, ich höre ja immer nur mit einem Ohr zu, wenn er was erzählt. Aber sag, du bist mit Peaches, mit dieser der Sängerin, mit der kanadischen Sängerin? Ja. Bist du in Berlin gewesen oder was? Ja, das war so. Was heißt mit ihr? Ja, ich bin natürlich nicht mit ihr angereist. Und zwar war das so, es gibt immer noch, aber damals war, glaube ich, ein bisschen bekannter und begehrter der Club White Trash in Berlin. Mhm. Und das White Trash ist im Endeffekt ein Restaurant, ein ziemlich geiler Club und ein Tattoo-Shop oder eine Tattoo-Bude. Und wir wussten, dass Peaches einen Auftritt hat in diesem Laden, aber wir sind nicht deswegen da gewesen, man hat es halt gesehen, weil es in diesen Programmheften immer steht. Und wir waren vorher oben essen in diesem White Trash und neben uns am Tisch saß Peaches mit irgendwelchen anderen Leuten. Also das waren dann auch welche, die aus Berlin kamen, weil da haben auch welche Deutsch geredet und so. Und wir sind mit denen so ins Gespräch gekommen. Dann hat die ihren Auftritt da gehabt und danach sind wir wieder irgendwie ins Gespräch gekommen, also mit unserer Gruppe sozusagen. Und dann sind wir wirklich mit Peaches, 4 irgendwelchen völlig verrückten Typen, die, das weiß ich auch noch, bei jedem Haus es wahnsinnig lustig fanden zu klingeln. Also dieses typische Klingelstreichding. Und aber wirklich, du musst dir das vorstellen, wie kleine Kinder. Sie klingeln und rennen weg, bepissen sich vor Lachen, rennen um die nächste Ecke rum. Glöckerlatine nennt man das in Wien. Und machen genau das gleiche wieder. Also das ging gefühlt über Stunden. Also wahrscheinlich waren es nur 20 Minuten, aber es ging einem halt tierisch auf die Nüsse, dass sie bei jedem Haus klingeln mussten. Irgendwann sind sie dann auch mal stehen geblieben und haben mit so einer Freisprechanlage, die es dann ja immer gibt bei diesen Häusern, mit irgendjemandem noch gesprochen, das weiß ich noch. Ja, und Peaches, und dann waren noch 2 andere Deutsche dabei, die sind da auch die ganze Zeit dabei gewesen und wir sind halt da durch Berlin und dann da in diesen Club mal rein und also sie war relativ normal, muss ich sagen. Nicht so extrovertiert, wie man es sonst im Vorfeld von ihr kannte und gehört hat. Und die machte einen extrem eloquenten Eindruck auf mich. Also so wahnsinnig intelligent und alles immer so hinterfragend. Also ich hatte fast schon Angst, was Blödes zu sagen, so, weißt du? Also dass sie sich dann so denkt, was will denn der Penner von mir? Also die wirkte halt immer so, als ob sie über allem steht. Sehr beeindruckend irgendwie. Ja, und ich. So wie es Philipp mit mir geht, immer eigentlich, könnte ich sagen. Das ist eine ähnliche Sache. Genau so. Ich weiß noch genau, dass sie immer gesagt hat, sie hat so Kopfschmerzen. Und ein Kumpel von mir hat gesagt, ja, ja, hat hier so Aspirin, wenn sie will. Und sie hat immer gesagt, nee, und hat dann erklärt, warum Aspirin nicht wirken kann. Und hat uns erklärt, dass das nur ein Placebo-Effekt sei, weil eigentlich der Wirkstoff erst nach mehreren Minuten oder Stunden wirken müsste. Aber man hat ja schon keine Kopfschmerzen mehr, wenn man die Tablette nimmt. Und dann vergisst man das. Und sowas macht sie nicht. Also das war teilweise ein bisschen weird, aber auch irgendwie cool. Aber man hatte nicht das Gefühl. Und du mit deinem riesen Kanister Familienpackung ist noch untertrieben, Aspirin, ja, die du dann so hervorgezaubert hast, dachte so, oh shit. Ja, ich weiß nur, dass ich die ganze Zeit versucht habe, mit sie hatte mal ein Lied, ihr bekanntester Track, ich habe mittlerweile vergessen jetzt, wie hieß denn dieser, wo sie sich diesen Schwanz da vorne rein, also kennst du bestimmt, wo sie diesen Schwanz so in diese Strumpfhose steckt. Da muss ich Talk to me. Ich finde vor allem dieses mit den beiden Mädels auf diesem Lowrider-Fahrrad, das Killerlied, wo sie so vorm Spiegel singt. Aber Jungs, wir müssen ein bisschen, sonst nicht über die anderen lästern, dass sie 2,5 Stunden machen. Und ich will jetzt wissen, wie das Lied hieß. Muss Talk to me? Wie? Was sagst du? Talk to me? Nee, Are you talking to me? Das war es nicht. Are you talking to me? Nee, ich habe jetzt gerade mal kurz bei Wikipedia geguckt, aber es ist, glaube ich, auf diesem The Teachers of Peaches Album mit drauf, würde ich jetzt sagen. Ich weiß jetzt auch, warum Peaches keinen Aspirin braucht, weil sie hat einen Song gemacht, der heißt Fuck the Pain Away. Das wäre deine Chance gewesen. Genau, Ricky. Die wollte dir einen Hit geben, du Horst. Ich sag mal so, es war jetzt nicht unbedingt so, dass ich, also sie hat mich nicht erregt. Obwohl, so auf einer Internet... Die würde ich in ihren fetten Busch, aber sowas von... Ja, aber auf so einer intellektuellen Art schon. Ich stehe ja auch wahnsinnig auf Karin Mioska, muss ich ja sagen. Finde ich ja extrem geil irgendwie. Und ich weiß nicht warum. Ich auch nicht. Ich stelle mir immer vor, wie Karin Mioska mit so einem süßen Schlüpper. Wer ist Karin Mioska? Na, Tagesthemensprecherin. Ah, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Die sitzt dann mit so einem typischen Schlüpper und mit so einem Unterhemd ohne BH auf mich drauf, rauchend und fickt mit mir. Ich würde Maischberger auch gerne mal. Aber so richtig. Aber warte mal, du hast jetzt deinen Platz 2. Ja, Roman und ich haben ihn schon. Jetzt kommen wir zu Platz 1. Und ich glaube, Platz 1 sind alle drei Städte jeweils an anderer Stelle schon mal genannt worden. Aber ich fange mal mit Utrecht an. Meine Nummer 1. Utrecht. Ich bin in dem Luxusstadt, die ich am liebsten mag, darin zu leben. Ich habe ja praktisch mir die ausgesucht. Und ich meine, welche Stadt hat an einem der größten Kreisverkehre eine U-Bahn-Landeplatz eingebaut zum Beispiel? Welche Stadt macht sowas? Wo kommt das, wo kriegt man das durchgeboxt? In welcher Stadt? Also in Deutschland wird es schwierig werden. Also Moment aber, mal, Utrecht hat einen U-Bahn-Landeplatz. Ein UFO-Landeplatz. Ach so, ja, okay. Und unter anderem. Und ein U-Bahn-Landeplatz. Die Leute denken, wow, der kommt noch so. Die kommt so von unten durch die Erde durchgeschossen. Genau, die landet. Welche Stadt hat Finger ein UFO? Raus an der Seite. Du musst die immer abscannen lassen. Hat ein UFO, was in das Gebäude, der praktisch dem Äquivalent von der Deutschen Bahn reinfliegt, außen am Gebäude hängen. Welche Stadt hat nicht nur dicke Frauen als Ampellichter, sondern auch Miffy, aka Neinche, eine der in Japan total hippen Figuren, die so noch lange vor Hello Kitty denselben Style, so ein Hase ist das, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Und der Dick Brunner, der das gemacht hat, der kommt ja her. Es gibt ja auch das Neinche-Pleinche, das Neinche-Plätzchen, also Miffy-Plätzchen, was praktisch 5 Minuten Fußmarsch von mir ist, wo auch eine kleine Statue ist. Und es gibt sogar ein ganzes Museum gegenüber vom Zentralmuseum. Auch das Neinche, also Miffy, gibt's als Ampelmännchen. Es gibt so viele kleine, verrückte Sachen. Es gibt seit der Gay Pride einen Regenbogen-Fußgänger-Zebrastreifen. Es hat den den busiesten Bahnhof Europas, also wo die meisten Züge pro Tag fahren. Es 90.000 Fahrradfahrer pro Tag. Das Riedfeld-Schröder-Haus, das erste Bauhaushaus der Welt und das absolut krasseste Konzepthaus. Also wer noch ein bisschen Interesse an Architektur hat, eigentlich nein, auch wenn man kein Interesse an Architektur hat, muss man sich da mal eine Rundführung machen lassen, weil dieses Haus sieht nicht nur verdammt modern aus, obwohl es 1924 gebaut wurde, sondern in jedem Zimmer, jeder Türgriff, jede Farbe wurde drüber nachgedacht und hat irgendeinen kleinen Clou, wo man irgendwie hier die Fensterläden irgendwie, die passen direkt auf den Kühlschrank, deswegen sind sie von der Seite schwarz angemalt, weil der Kühlschrank schwarz ist. Hier kann man die ganze Wand wegschieben. Lauter so kleine Sachen. Es gibt für mich selbst immer noch was zu entdecken. Es gibt dadurch, dass es die Studentenstadt in Holland ist mit Leiden zusammen, gibt es hier unglaublich viel zu feiern. Aber es gibt auch sehr viel Kultur. Es gibt jeden Monat einen kulturellen Sonntag, wo in der Stadt jede Menge umsonst zu erleben ist. Es gibt Konzerte vom Wasser aus. Es gibt das holländische Filmfest. Spiele sind in Holland. Es gibt viele Programmkinos. Es gibt tolle Restaurants. Ich liebe diese Stadt und ich liebe es noch immer, wenn ich abends ausgehe mit meiner Frau und ich setze mich dann aufs Fahrrad und heize an der Aueracht entlang und die alten Laternen scheinen und die Sträßchen und überall kommen mal ab und zu wieder andere Fahrradfahrer entgegen, egal wie spät es ist. Die Stadt schläft in dem Sinne auch nie, nur macht sich wesentlich weniger geräuschvoll als New York und ist wesentlich kuschliger. Und ich habe mir früher mal Ankh-Morpork aus der Scheibenwelt-Roman habe ich mir so vorgestellt, so dass man immer mal wieder, oh, und dann hier, oh, hier spielen ja Bands oder hier ist ja eine Vernissage oder oh, hier ist ja ein Restaurant und mit den Grachtenkellern unten, die ja eine einzigartige Gracht hat, die Utrecht, die auf so zwei Ebenen stattfindet, die es sonst so nicht gibt und die durch die gesamte Stadt geht. Ich mag es sehr und will auch hier abschließen. Ich habe noch kurz eine Frage. Wieso hast du dir Utrecht rausgesucht? Also ich war ursprünglich in Woerden, habe ich ein Praktikum gehabt und kannte Utrecht überhaupt nicht vorher. Also nur vom Namen. Ich wusste zum Beispiel, dass in New York gibt's überall Utrecht Art Supply, so ein Kunstladen. Daher kannte ich Utrecht eigentlich. Und Ich wollte eigentlich nur diesen bei Domino Productions, die den Domino D-Day, also diese Steinchen-Show auch im deutschen Fernsehen gemacht haben, um so einen Einstieg zu haben. Und dann war ich am Anfang hier und ich wollte ursprünglich mal nach Amsterdam und dann habe ich gemerkt, wie geil es hier ist und wollte auch eigentlich nur ein Jahr oder so hier bleiben oder anderthalb und habe gedacht, Alter, hier bleibst du, die Stadt ist genau dein Ding. Egal was passiert, du musst es schaffen, hier zu leben und leben zu können. Und das tue ich sehr glücklich. Und ohne Scheiß, immer noch nach 12 Jahren sage ich regelmäßig zu meiner Frau, hey, wie verdammt schön ist diese Stadt. Wie geil ist das im Sommer, wenn überall die Boote mit Leuten, die da drauf barbecuen und Wein trinken, durch die Gracht fahren. Und ich lieb's einfach. Ich find's total schön. Also es klingt zumindest so, als ob ich da mal wirklich vorbeikomme. Ja, mach das doch mal. Das ist wieder, ich hasse das. Es gibt so die hohlen Phrasen und dann passiert es auch nicht. Das Problem, du weißt, wie es ist. Ja, halt, du hättest nicht heiraten sollen. Dein Bauchgefühl hat es dir schon immer gesagt und ich merke, dass du nicht glücklich in deiner Ehe bist. Ich bin sehr glücklich in meiner Ehe, aber ich stehe halt mehr auf so Freiheit. Nee, es müsste halt Freiheit. Eher Geld. Weißt du, du hast ja Freiheit. Geld. Wenn du Geld hast, hast du Freiheit. Nee, ich habe früher gedacht, dass pass auf, alter Joke. Obwohl, ich habe früher immer gedacht, dass Geld glücklich und frei macht und heute weiß ich, dass es so ist. Nein, aber aber ich sag mal so, wenn ich genügend Geld hätte, dass ich jetzt nicht da gucken muss, dass meine Frau noch ach, Mitfahrtzentrale Wochenende einmal rüber kann schlafen kannst du hier umsonst. Ja, aber ich könnte nie in der Mitfahrt, da würde ich wahnsinnig. Ja, aber dann selbst Benzin, das ist eine Tankfüllung. Ja, kannst dir leisten. Pass mal auf. Schlafen kannst du bei mir umsonst. Ich hab die Bombenidee und zwar die nächste Leitmedium-Ausgabe ist ja am nehmen wir in Utrecht live auf. Ja, pass auf, ist ja am 11.06. Da sprechen wir über die 5 besten Nationalspieler aller Zeiten und die wird ja von dir, mir und dem Chris begleitet. Und in dieser Sendung Dann mache ich mit dem Chris aus, dass wir uns auf neutralem Boden zum ersten Mal gegenüberstehen. Und ich bin der neutrale Boden. Du bist der neutrale Boden. Okay. Das musst du jetzt, ich finde diese Sprüche bezüglich meines einen Hodens, meines Krebsleidens sehr geschmacklos. So, dann sehr geschmacklos. Einfach mal ungeniert überleiten zu Romans Nummer 1. Genau. Wien. Ich finde es auch schön. Lass mich mal überlegen, was könnte das sein? Wien, Wien, nur du allein sollst stets die Stadt meiner Träume sein. Wien ist auch verdammt schön. Wo die alten Häuser stehen, dort, wo die lieblichen Mädchen gehen. Wien, Wien, nur du allein sollst jetzt die Stadt meiner Träume. Wien ist, die lieblichen Mädchen, da meinst du die Bedienung aus der Bäckerei, oder? Genau. Ich muss gleich vorweg schicken, das Einzige, das mir in Wien nicht gefällt, sind die Wiener. Dass es sein kann, dass du ab und zu mal von einem Polizisten verprügelt wirst. Ja, genau. Ich habe schon gedacht, ob ich vorhin den Joke machen soll. Das gefällt mir nicht so. Also es ist mit der Polizei in Österreich generell und in Wien, glaube ich, speziell ist es so ein Thema. Aber Wien bietet einfach so unglaublich viel quer durch die gesamte Bandbreite. Einerseits angefangen von der Hochkultur mit Schlag mich tot, Wiener Philharmoniker oder Wiener Symphoniker oder Burgtheater, wo du wirklich immer wieder großartige... Da ist halt Kraftwerk, da ist halt Kraftwerk im Burgtheater. Kraftwerk ist halt auch im Burgtheater. Mein Bruder betreut das halt. Hat der Ali nämlich gepostet. Ja, stimmt. Der Ali, der macht's, der schmeißt den Laden Kraftwerk. Und du hast auch eine sehr, sehr ausgeprägte liberale Szene wie soll ich sagen... Ich muss gerade an den Dicken in der Badehose denken, der auf der Mauer sitzt und sagt, dieser 10-Jährige, ja, weißt, die sollen da herkommen, wo sie herkommen, sollen sie zurückgehen und uns nicht die Arbeit wegnehmen. Das hast du auch in Wien und das ist erstaunlicherweise, das, was du da gesehen hast, diese Assi-Doku, ist eine Ausprägung von etwas, was ich an Wien sehr schätze, nämlich direkt an der Donau, in jeder anderen Stadt wäre direkt an der Donau, da würden die Edel-Penthouses liegen und da wäre die teuerste Wohngegend. Und in Wien, dadurch, dass es sozialistisch regiert wird, seit 1945, davor, auch vor dem Zweiten Weltkrieg schon, sozialistisch dominiert ist, hast du da viele Gemeindewohnungen, Arbeiter, Gegenden und so. Du kannst sehr günstig und trotzdem schön leben in Wien. Ist nicht gerade das Pflaster im freien Immobilienmarkt. Aber dadurch, dass es sehr viele Sozialbauten gibt, die nicht zwangsweise hässlich sind, muss man dazu sagen, und eigentlich sehr gut ins Stadtbild integriert sind, hast du auch die Möglichkeit, sehr günstig in Wien zu leben. Und es gibt einfach so, wie sagt der Ippenplatz zum Beispiel im 16. Bezirk in Otterkring, das ist so ein, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Schmelztiegel von Wien, wo Menschen unterschiedlichster Herkunftsländer zusammenwohnen. Dort hast du ein typisches altes Wiener Gasthaus oder Wirtshaus, heißt es eigentlich in Wien, direkt neben einem indischen Lokal oder Schlag mich tot. Ein kleines Manko dort am Ippenplatz in einem Wiener Wirtshaus, dort habe ich vor kurzem bin ich dort gesessen mit meiner Freundin und mit meiner Schwester und mit meinem Neffen. Und ich weiß nicht mehr, was ich bestellt habe, aber ein Gurkensalat war dabei. Und ich esse vom Gurkensalat und spüre auf einmal was Hartes in meinem Mund und nehme das, jetzt mache ich Wien-Werbung, und nehme das aus meinem Mund heraus und sehe, dass es irgendwie so ein abgebrochener Fingernagel war. Also ich hoffe, es war kein Zehennagel. Hey, kein Scherz. Als ich mit dem Wonk, du weißt, wen ich meine, war ich ja in so einer komischen Kette, die so also so McDonald's für Schnitzel, ja. Und Schnitzlers. Genau. Und da war so ein, ich glaube, es war slawischer Herkunft der Koch. Und dann war eine Gabel, die er mir gegeben hat, war dreckig, ja. Und ich habe gesagt, hier, die ist total verklebt. Und ich sag, ja, ist kein Problem. Geht damit einfach 2 Meter in die Küche rein und rubbelt mit seinem Fingernagel, was auch immer da drauf war, ab, hält es unter das Wasser und gibt es mir zurück. Und keine Seife war da im Spiel oder eine Bürste. Ja. Was findet ihr schlimmer? Fingernagel oder Haare im Essen? Fingernagel. Fingernagel oder gekräuseltes Haar? Fingernagel. Kommt drauf an, wenn mich eine Frau bedient, bin ich da, würde ich für gekräuseltes Haar Aufpreis bezahlen. Wenn sie sonst auf dem Kopf glattes Haar hat. Okay. Was ich bei Wien übrigens sofort immer im Gedächtnis habe, ist also natürlich erst seit ein paar Jahren, Cotracelli mit diesem 7200 Schilling Song. Ist das überhaupt in Wien entstanden? Dieses 7200 Schilling? Das ist in Wien entstanden, ja. Das ist für mich so exemplarisch, weil genau so habe ich Wien in Erinnerung. Auch, ja. Ja, ist es auch. Und das, was ich an Wien, also wie soll ich sagen, also es gibt vieles, was ich an wirklich gerne mag. Das kulturelle Angebot quer durch Banken, die Schönheit der Innenstadt, Wien ist eine sehr, sehr grüne Stadt, es gibt sehr viele immer zwischendurch Spielplätzen. Aber die Leute, die da leben, haben es mir eigentlich am meisten angetan, nämlich diese. Also Österreich generell hat so eine eigenartige Sentimentalität gegenüber der Vergangenheit. Dass Österreich noch im Anfang letzten Jahrhunderts und vorletztes Jahrhundert eine oder wenn nicht die Weltmacht war und jetzt ist Österreich so klein und bedeutungslos, ja, und das bringt viel Sentimentalität mit sich einerseits und andererseits ist es meiner Meinung nach fälschlicherweise nach dem Zweiten Weltkrieg nicht als Täter, sondern als Opferland, man könnte fast sagen, institutionalisiert worden. Das haben die Österreicher übrigens geschickt gemacht. Ja, ich weiß nicht, ob es so geschickt war, weil es war dadurch nie eine echte Verarbeitung der Geschehnisse möglich. Stimmt, ja. Also eigentlich Hitler mit wehenden Fahnen und mit rechter ausgestreckter Hand zu begrüßen und herein zu flehen und dann zu sagen, oh, wir sind als erstes überfallen worden, das raubt ihm auch die Möglichkeit, die Geschehnisse so, wie sie waren, zu verarbeiten. Eins und kurz noch. Entschuldigung, ja, erzähl. Nein, sag nur. Es ist eine Frage im Chat aufgetaucht, aber ich lasse die erstmal zu Ende führen, dann können wir die hinten anschließen. Und diese Ereignisse mischen sich auf eine sehr eigentümliche Weise, die man als Nicht-Wiener nur schwer nachvollziehen kann, mit dieser Grundschwerheit der Wiener Seele. Also es geht zum Beispiel in der Wiener Kultur gibt es, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Heurigen sind, unter dem Namen Busch. War ja schon mehrfach da. Das sind so Weinhäuser eigentlich, wo man Wein trinken kann und sich von, ich weiß nicht, was immer, ein Schnitzel oder was auch immer holen kann, und es ist so wie eine Buschenschank. Und es gibt so typische Wiener Heurigenlieder, also es gibt eine Heurigenliederkultur, und die gibt's schon seit, lass mal überlegen, auch zumindest über 100 Jahre. Und in diesen Liedern geht's eigentlich in erster Linie ums Sterben, in zweiter Linie ums Saufen und erst in dritter Linie um die Liebe. Und das ist so, es ist ganz schwer zu beschreiben, aber das ist so schwer melancholisch, und ich wäre eigentlich lieber tot und trotzdem ist alles so schön. Ja, das ist so diese Grundstimmung in ganz Wien, und man raunt sehr gerne über Dinge, die einem nicht passen, hat aber auch nicht unbedingt Verbesserungsvorschläge, sondern es ist alles so ein bisschen, ist ja scheiße und es geht mir am Arsch und es ist ja nicht leibend. Das ist alles so ein bisschen, das spiegelt sich auch in der Sprache, in der Phonetik der Sprache wieder, das alles so gezogen und es ist alles nicht so schön, spiegelt sich das auch wieder. Und damit fühle ich mich, wie soll ich sagen, sehr verwurzelt. Da fühle ich mich wohl. Ich habe dir ja mal so ein Audiobuch geschickt, wo, wie heißt er denn jetzt nochmal? Er ist verstorben, dieses Gedicht vorliest vom Tod. Wie heißt er denn nochmal? Das Gedicht vom Tod? Ich komme nicht auf den Namen. Einer der größten... Ja, man sollte es eigentlich wissen. Sprachigen, ja genau. Vielleicht fällt es dir noch ein. Und ich finde, okay. Die Art und Weise, wie er es vorträgt, das ist Wien. Also es kann, glaube ich, nur jemand, ich weiß nicht, ob er aus Wien kommt, aber ich würde es vermuten, aber so melancholisch, aber gleichzeitig toll irgendwie, finde ich, das ist so typisch Wien irgendwie. Also das weiß ich nicht, ob mir da irgendwie mein eigenes Gefühl da so ein Schnippchen schlägt, aber ich habe das Gefühl, das verkörpert Wien ganz gut wieder, wenn ich doch nur wüsste, wie er heißt. Na gut, dann sage ich kurz was zu der Frage im Chat, und zwar schreibt der Milky, genau, dass er eine Doku gesehen hat, da sagen zwei Jugendliche, Berlin sei langweilig, aber schön. Und er will von dir wissen, Roman, ob du dem zustimmen würdest. Wien sei langweilig oder schön? Aber schön. Aber schön. Ja. Also schön kann ich zustimmen. Langweilig finde ich es nicht hier. Es ist ganz sicher nicht so, das haben mir zumindest viele Leute bestätigt, die von Wien nach Berlin gegangen sind zum Beispiel. Es hat ganz sicher nicht so dieses extrem ausufernde Nachtleben. Es ist nicht Party hier die ganze Zeit irgendwo und du weißt ständig, wo du hingehen kannst, wenn du einen drauf machen willst oder so. Aber langweilig, also ich finde Wien nicht langweilig. Wien ist so ein bisschen träge vielleicht. Ja? Ne, siehst du, dann könnte man das noch ausräumen hier zum Schluss und kommen jetzt auch zum Ende. Oder Philipp, wolltest du noch was zu Wien sagen? Nee, ich stimme allem zu. Okay, das klingt gut. Wie gesagt, die nächste Ausgabe gibt's im Juni, da gibt's sogar zwei. Philipp, wenn ich das richtig gelesen habe, macht ihr irgendwas mit Games und so weiter? Ja, genau. Und es wird die Nationalspielerausgabe geben am 11.06. Ihr könnt das natürlich dann alles nachlesen. Direkt live aus Utrecht. Nee, die noch nicht. Wir machen dann die besten WM-Finals vielleicht bei dir live im Juli. Ich dachte am 11.06., aber egal, gut. Nein, ich da wird das dann festgezogen. Wir kriegen das off-air dann irgendwie geregelt. Was ich noch ganz kurz in eigener Sache sagen wollte, ich bin am 30. Mai in Berlin. Nicht nur da, aber ich bin ein bisschen länger in Berlin, aber an diesem Freitag bin ich in Berlin. Und da gibt es das erste offizielle Hörertreffen, eigentlich vom MMA-Radio. Aber wenn ihr Lust habt, als Leitmedium-Hörer vorbeizuschauen, seid ihr natürlich auch recht herzlich eingeladen. Wir werden ab 21 Uhr in Berlin-Kreuzberg in den BBI-Bürgerladen gehen. Der ist eigentlich relativ bekannt. Also wer da Lust hat, kann mir einfach einen Tweet schreiben, @RickyPalm oder unter der Ausgabe ein Kommentar oder bei Facebook oder was auch immer. Also wer da Bock hat, der kommt einfach vorbei. Der Roman scheint jetzt kein Internet mehr zu haben gerade. Ach doch, jetzt geht's wieder. Okay. Gibt's sonst noch irgendwas Wichtiges? Was steht bei euch jetzt an? Ach doch, nee, wichtig ist, dass die Leute natürlich das Leitmedium auf iTunes liken müssen und gut bewerten müssen und was Liebes schreiben müssen und überhaupt. Das ist wichtig. Und immer einen Teller aufessen. Das ist auch wichtig. Genau. Und der Roman ist leider schon uns abhanden gekommen. Ach, jetzt ist er wieder da. Da kann er sich noch kurz mit verabschieden. Mir hat's riesen Spaß gemacht und ich freue mich schon wieder auf nächste Ausgabe. Ich sag mal tschüss. Tschüss. Macht's gut. Baba. Da ist er wieder. Baba. Ja. Tschüssi. Tschüssikowski. Jungs. Halt. Philipp. Da kommt doch zum Schluss noch ein Intro. Oh, Outro, meine ich. Ein Outro. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das sollen Profis sein. Auch ehemalig. Slide Medium.